Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt. Die Kinder am Hof müssen heim. Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden. Ihr Mann trägt die Obstkisten rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf den Gehsteig hinaus. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke, das Foto vom Fußballverein, das Stimmengewirr, die Musik aus der Jukebox, all das ist ein Stückchen daheim. Du wirfst deine Mark in den Münzautomaten, schaust anderen beim Kartenspiel zu und stehst mit dem Pils in der Hand an der Theke und bist gleich mit jedem Perdu. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einem die Laune vergeht. Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut, weil es andere Speisen nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf, doch beim Wirt, ja, hat jeder Kredit. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben lebenswert ist, dort in der Kneipe in uns. Verreck dich, ich habe gefickt, wir werden ficken, ich bin gefickt, die Welt ist eine Fickerei, das einzige Glück ist das Ficken, das kann nur jeder schreien. Bonjour. Oh, es kommt etwas verzögert in meinem Kopfhörer, das ist ja total also putzig. Drück dort mal auf diesen Sendeleitungsknopf. Den hier? Ja. Ist jetzt besser? Jetzt hörst du live mit. Das oder ist drück schön. Mal auf Programm. Ich drücke überall mal drauf, wo du sagst. Ich drücke mal drauf. Jetzt habe ich nochmal drauf gedrückt. Das ist schlechter, jetzt, oder? Weiß ich nicht, ob das besser oder schlechter ist. Sendeleitung vielleicht. Ja, was willst du denn lieber? Willst du lieber Sendeleitung sein oder Programm? Sendeleitung will ich sein. Dann drücke ich wieder auf den Sendeleitungsknopf. Einen schönen guten Abend. Wir drücken Knöpfe. Herzlich willkommen. Wir hatten ja schon kurz den Einstieg fast verpasst. Ja, aber das war ein Uhrzeitenproblem. Wie in Urzeiten. Es geht mir seit Urzeiten so, dass ich den Einstieg verpasse. Ich habe letztens gehört, dass... Damals beim Bobfahren schon. Ja, ich habe letztens gehört, dass die DNS eines der ältesten Moleküle ist, das sich seit fast 2 Milliarden Jahren überhaupt nicht mehr verändert hat. DNS? Kaum noch verändert hat. Ich habe letztens gehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber fast, ne? Das ist... Derselbe Baustein, ne? Irre. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Aber es geht, ist es nicht Adenosin, Thymin, Adenosin-Diphosphat, Glucosin und wie ist es, Cytosin, oder? ADCG fehlt noch. Naja, Glycosin. Guanin. Guanoin. Guanoin. Kuno, bitte nicht anrufen, wir wissen, wie es wirklich heißt. Aber so. Ich höre mich schlecht. Wahrscheinlich liegt es an diesem Mundschutz. Das kann sein, dass es ein bisschen gedrückt klingt. Aber in Zeiten der Kommunikationskrise muss man eben auch mal eine Tüte übers Mikrofon ziehen. Das nützt ja alles nichts, wa? Aber jetzt neigt sich die Krise ja dem Ende. Wir sind im Studio. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder im Studio sind, obwohl das in dem Garten mit den Vogelgezwitscher auch nicht verkehrt war. Ja, deswegen haben wir ja heute hier auch das Fenster aufgemacht. Ich erinnere mich auch, wir hatten damals im Frühjahr 74 oder wann das war, hat ja auch meine Amsel reingeträllert. Das ist schon länger her, irgendwie, glaube ich. Bin mir da unsicher. Als die Amseln noch trällerten. Aber vielleicht könnte man ja überlegen, ob man für die nächste Stammtischsendung einfach mal so einen Vogelbauer mitbringt, wo Vögel drin sind, oder macht man das nicht? Weiß ich nicht. Wäre das noch artgerecht? Nee, ja? Ich glaube nicht. Dann lassen wir es sein. Dann stellen wir denen nur Nistplätze zur Verfügung. Und kommt immer darauf an, was es für eine Vogelart ist. Wieso? Meinst du, kleine Vögel brauchen nicht so viel Platz? Und nee, aber zum Beispiel eine Legehenne. Dann wäre es artgerecht. Nee, glaube ich nicht. Aber die ist ja schon so geboren, die Art Legehenne. Die hatten, ja, sicherlich hat die nie was anderes gesehen, aber ist ja dann leider nur ein Zahnrad in der Maschinerie irgendwie. Das ist ja auch nicht schön. Also von meiner, ich bin jetzt kein... Du hast ja gefragt. Ich hatte ja von vornherein gesagt, nein, ist nicht artgerecht. Ist nicht. Ja, das wollte ich doch nur hören. Mehr ist es doch gar nicht. Aber die Arten verändern sich ja auch im Laufe der Millionen. Die DNS bleibt zwar dieselbe, ja. Aber so früher ist ja der Homo sapiens auch draußen rumgelaufen den ganzen Tag. Hatte viel mehr Ausgang sozusagen. Hat sich mal in eine Höhle gesteckt, wenn es geregnet hat. War praktisch freilaufend, ordentlich. Und das jetzt... Ich glaube das manchmal gar nicht so. Ist aber so. Das weißt du gar nicht. Das ist archäologisch nicht wirklich belegt. Na, man findet ja überall so eine Knochen. Da muss ja überall gewesen sein auch. Naja, also es gibt schon überall so Nachweise, aber das sind ja alles verschiedene Arten irgendwie, Knochenfunde, aber aus den Knochenfunden da abzuleiten. Wenn du welche findest, dann ja immer an Stellen, wo mehrere sich versammelt haben und da gab es immer eine Behausung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch damals schon Stubenhocker gegeben hat. Und Stubenhockerinnen. Stubenhockende und Nestflüchtende, so könnte ich mir gut vorstellen. Aber das ist auch Spekulation. Aber vielleicht hat er dann auch wieder hier dieses... Es gibt ja außer den Höhlenmalereien kaum schriftliche Zeugnisse aus der Zeit. Aber das ist auch nicht 2 Milliarden Jahre her. Das ist ja noch gar nicht so lange. Nee. Homo sapiens so ist ja noch gar nicht so alt. Ich glaube, das älteste, was sie jetzt datiert haben, liegt bei 8 Millionen oder irgendwie so eine Vorfahrenart irgendwie. Sie entdecken immer mal eine neue. Ja, ist ja auch okay. Ist ja auch nicht unbedingt ein Baum, sagen wir mal so, unsere Entwicklungsgeschichte. Ist ja eher so eine Art Gebüsch, so ein Gesträuch vielleicht sogar noch eher. Könnte ich mir auch vorstellen. Irrungen, Wirrungen, Neandertaler mit dabei, alles. Du hast auch Neandertaler-Gene. Das sieht man dir nicht an, aber du hast sie. Ich nicht. Als stiller, feiner Mensch, so, aber. Weiß nicht so genau. Haben wir eigentlich schon unsere Hörenden begrüßt? Ich glaube ja, aber wir können es gerne nochmal machen. Nee, wir haben noch nicht mal den Titel unserer Sendung erwähnt. Nein? Nein, haben wir noch nicht. Herzlich willkommen erstmal zum Stammtisch von Herrn Krause, seiner Frau. Heute mit Sascha. Und Kiewicz. Im Studio wieder 1. Zurück im Studio. Das Studio ist 1. Schwätzern dergleichen. Dann ist mir nach Seite 100 etwas passiert, was mich völlig, völlig irritiert hat. Hat er heute Geburtstag? Ja. Hätte er heute oder gestern? Hätte. Ich habe doch gestern schon. Hätte heute. 100 Jahre. 100 Jahre. Auch kann man dann nochmal. Machen wir dann später nochmal. Kann man immer mal einblenden. Marcel Reich. Großer Rhetoriker. Leider hat es mir irgendwie an der Zeit gemangelt, mich heute nochmal in seine Historie einzuarbeiten. Da wird es nur die üblichen Geschichten vielleicht nochmal nebenbei geben. Aber ich muss gestehen, kommen wir dann nochmal drauf, oder? Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Beim Neandertaler, hä? Beim Neandertaler. Was war das letzte aus dem Gebüsch unseres Konzepts? Gehörte der eigentlich zum war das Homo Neanderthalensis? Mhm. Oder war der anders? Nö. Australopithecus. Ich meine, dass das eine eigene Gattung war, Homo Neanderthalensis. Eine Art. Art? Was Gattung gibt es nicht mehr als solche? Oder doch. Was? Aber das ist ein Unterbegriff von Art? Mhm. Mhm. Ross Kafka habe ich mir so immer gemerkt. Wie? Ross Aha. Kafka. Kafka. Reich. Aha. Tierreich. Ja. Ordnung. Aha. Da geht es schon so in Richtung Humanoides, ja, wahrscheinlich. Ja, Ordnung. Was kommt dann? Stamm. Ja. Wirbeltiere. Könnte das der Stamm sein? Weiß ich nicht. Klasse. Klasse. Affenartige sowas. Ja. Groß K. Abteilung. Abteilung? Das habe ich ja noch nie gehört. Familie. Familie. Gattung Art. Gattung Art. Okay. Und dann ist man mit Art ist man dann. Da hat bei Gattung hat man dann den Vornamen sozusagen. Mhm. Homo mhm. oder Bubu mhm. oder Lupus. Lupus. Oder auch mal zum Beispiel Trifolium. Na gut, auch das Klee jetzt, Enzian heißt. Mhm. Aber irgendwie anders. Und dann Art hat man dann den Nachnamen. Ach, das ist ja schön. Bobo, Bobo zum Beispiel. Oder Bobo, was gibt's da noch? Gibt keinen anderen. Was? Bobo Schneo oder irgendwie sowas nicht? Schneeule ist kein Bobo, glaube ich. Sondern Eulo. Na, bei den Tieren ist es nicht so ganz so schön systematisch wie bei den Pflanzen. Wie bei Pflanzen. Trifolium gibt es fast jeder Klee, sag mal, ist doch Trifolium. Ja. Trifolium Repens, Trifolium. Nachname dann halt. Pratensis. Aber eigentlich müssten die alle mit Nachnamen Trifolium heißen und dann die Vornamen. Ja, das ist ja bei Menschen auch anders. Aber es ist einfach rumgedreht, sozusagen. Aha, das, okay. Schade. Das bringt mich gleich wieder völlig durcheinander. Ich hatte mir das, naja. Was denn? Hast du dir was ausgedacht heute? Nee, ich habe mir nicht ausgedacht. Aber ich muss mich bremsen, weil in Theorie... Du hast dir was ausgedacht? Nee. Aber wenn du jetzt schon so anfängst, geht es halt theoretisch, kann man darunter noch Unterart machen? Ja. Oder Varietäten gibt es noch oft. Okay. Varieté? Naja, bei Pflanzen, die sich sehr selbst kreuzen und da hast du dann. Was machen die? Naja, die. Warum? Na, weil sie es können. Weil sie also mit nahe verwandten Arten sozusagen. Ja, ach so. Da gibt es eine Bestäubung und dann gibt es so eine ja. Es gibt ja auch Hybriden. Also das ist so wie der moderne Mensch, der Homo sapiens, auch mit dem Homo neanderthalensis, soll es ja auch Vermischung gegeben haben. Genau, das. Genau. Vermischung, also die Karten gemischt zusammen wahrscheinlich oder Farben gemischt oder Armbrotzutaten. Mörtel, Sand und Kalk. Apropos Wasser. Sand, ne Quatsch. Ist noch nicht da, wenn du mich das fragst. Na jedenfalls, bei Tieren gibt es ja aber dann auch noch Rassen oftmals, ne? Gibt es oft Ratten, ja. Obwohl, oft gibt es nicht, nur so bei Züchtungen oder was, wo kommt denn überhaupt das her mit der Rasse? Was meinst du denn? Na, zum Beispiel Ratte? Hunderasse. Ach, Rasse. Nicht Ratte. Ich habe Ratte verstanden. Nee, Rasse. Rasse. Weiß ich Pinscher. Boah, was weiß ich. Das ist nicht Natürliches auf jeden Fall. Naja, das sind Züchtungen, oder? Züchtung, die dann ne? nochmal katalogisiert worden sind, damit man irgendwie sich voneinander unbedingt unterscheiden kann und das eine dann ist wertvoller als das. Man kennt das ja auch so, ne? Diese Rassentheorie, dieser Quark. Eben. Ist ja zum Glück weg vom Fenster. Prost! Wie auch weg vom Fenster? Ja, die Theorie? Also aus deinem Kopf. Unter Wissenschaftlern. Naja, also aus deinem Kopf ist ja auch raus, oder? Ja, ja. Also, wüsste ich jetzt nicht. Brauche ich nicht. Ist ja eh sinnlos. Ja? So, ich wüsste gar nicht, worauf sich das begründet. Also auf äußerlich, die haben damals Köpfe vermessen und war das ein Quark irgendwie, oder? Was ist denn das für ein Unsinn? Rein genetisch gesehen ist es ja völliger Hirnriss. Genetisch ist es hirnrissig. Aber völlig bescheuert, oder? Die DNA ist viel älter als der Rassebegriff. Aber man kann ja auch nachvollziehen, dass man da, wenn man im im Phänotyp, im Aussehen da Unterschiede feststellt, dass man denkt, es könnte auch irgendwo anders Unterschiede geben. Und jetzt erstmal, das liegt ja erstmal nicht fern. Dass man das denkt, aber da stellt man doch eine Theorie auf. Und wenn man merkt, die dann Fakten... Dann sucht man sich Freiwillige, die da mitmachen wollen bei dieser und dann, Überprüfung. Freiwillig wäre schön. Ne? Ja, ja, eben. Und dann, aber die Faktenlage dazu, das ist doch nur überprüft worden. Die Faktenlage ist doch, gibt das doch überhaupt nicht her. Ist doch nicht haltbar, oder? Ist nicht haltbar. Überhaupt nicht. Ja, bitte. Dann müssen wir uns mit diesem unhaltbaren Geschwätz, Geseiere, wenn es nicht so brutal wäre und das manche Leute wirklich noch in ihrem Schädel hätten, müsste man sich eigentlich zum Glück nicht mehr damit auseinandersetzen, oder? Ja, aber du merkst auch, wie Wissenschaft heutzutage von vielen gern gesehen wird und von manchen gar nicht mehr. Ja, oder wo auch nicht so, das ist, also ich meine, das war ja schon immer so, dass irgendwie die Leute sich Fakten, entweder haben sie sie ignoriert oder so zurecht gebastelt, bis es eben zu ihrem kleinen eigenen Leben passte. Und dann war gut, ne? So, das, also Vernunft ist eine schwierige, ganz schwierige Kiste. So, die ist wirklich schwierig. Da ist, erst kommt das Fressen, weißt du? Dann kommt die Moral. Dummerweise. Stimmt das? Ist das faktentechnisch haltbar? Das weiß ich nicht. Das müsste man mal soziologisch untersuchen. Irgendwie. Das also wurde bestimmt schon untersucht. Ja? Erst das Fressen, dann die Moral. Nicht? Bertolt Brecht, oft von Marcel Reich-Ranicki gelobt, aber auch gleichzeitig verrissen worden. Aber fälschlicherweise auch verrissen worden. Inwiefern? Na, ich habe nur wieder einen Verriss über Marcel Reich-Ranicki gehört die Tage. Von Bertolt Brecht? Nee. Oder was? Natürlich nicht. Natürlich von, wie ist der andere? Helge Schneider. Nee, genau. Wie ist der andere? Karasek. Wallraff. Helmut Wallraff. Nee, Wallraff hat Reich-Ranicki von... Nee. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Wer macht denn sowas? Wallraff nicht. Was war das letzte Stück Literatur deinerseits? Was ich gelesen habe? Ja, zum Beispiel. Ich habe gelesen hier The Quality Land. Quality Land, das ist immer nicht schlecht. Ich habe gelesen Der Bücherdrache. Das ist tatsächlich. Das klingt mir auch wie Mörs. Es ist eine Untergattung von Literatur, aber eine spezielle, ja, aber hübsch anzulesen, wie man so schön sagt. Von Mörs? Ja, na klar. Ich habe aber jetzt mehrere Bücher zu Hause rumliegen, ja, die ich mir bei Frau, weißt du, Schwarzkopf? Nee. Fleischmann. Ja. Ich denke, wenn ich die Fleischerin geholt habe. Die Fleischerin. Die Fleischerei ist anders. Ja. Schweinchen. Nee, Frau Schwarze ist die Zeitungsverkäuferin. Frau Sturm ist die Fleischerin. Okay. Und Frau Fleischmann wiederum ist die Buchhändlerin. Bei Frau Fleischmann war ich. Ja. Hat Bücher bestellt, telefonisch und dann abgeholt. Das ging ja. Erstens Warm Roads. Von Warm. Ja, das ist ein Tremper-Gruß. Ja. Da ist tatsächlich ein Leipziger hier. Ja. 22 Monate um die Welt getrampt. Zum Trampen als Sport. Ach so, sowas mit hier abarbeiten. Ja, ich habe jetzt die ersten Seiten gelesen, da hat er sich immer mal noch eine Pause genommen irgendwo, weil es schön ist, aber das hat er sich dann irgendwann abgewöhnt. Okay. Er hatte auch einen Tremper-Anzug. In Russland muss es wohl ein Sport sein und da. Okay. Hat er seine Connections und da hat ihm auch ein Typ das Schnittmuster gegeben. Er hat zum Beispiel keine Hosentaschen hinten, aha, sondern vorne, weil man viel sitzt bei seinem Trampen. Und in Neongelb, sodass er auch gesehen wird, so ungefähr. Aha. Also Profi-Trampen sozusagen. Ja, Profi-Trampen. Kann man das nicht irgendwie auch mittlerweile vermarkten lassen, irgendwie im Internet irgendwie mit Sponsoren oder irgendwie sowas? Das war vor 5 Jahren, glaube ich, ist er los. Also der Anfang, las sich. Ja. Ja, jetzt nicht so super interessant. Okay. Trampen halt. Da hatte ich irgendwie gedacht, ich will lieber selber reisen und anstatt. Aber letztens habe ich so einen Film gesehen, über den der durch Afrika geradelt ist. Ja. Das war sehr interessant. Warum? Naja, so die Bilder, der Gegenwind. Bilder. Die Straßen. Ja, dann wirst du mit dem Rennrad. Also entweder hat er da schlechte Straßen oder super gute Straßen, wo aber alle 5 Sekunden ein riesen LKW 10 cm an ihm mit 120 vorbeigerauscht ist. Und er nur mit dem Rückspiegel immer gucken musste, dass er schnell rechts von der Straße runterfährt. Ui, ui, ui, aber ui, das dann gleich mal Kilometer, hunderte ey. Kilometer. Ach du großer Gott, na was fährt man denn da lieber? Wahrscheinlich die anderen, ne? Wo keiner vorbei raus. Ja, aber das war dann Sand. Ne? Mhm. Naja, nicht nur, aber es ist halt so ein 90 Minuten, 2 Stunden Film, keine Ahnung. War aber sehr interessant. Müsste man mal seine Erfahrungen abgleichen mit der Karte der Investments aus China. Eventuell der Infrastruktur, strukturellen Investments vielleicht. Auf jeden Fall ist er auch durch Ruanda, Uganda, da war ich ja vor kurzem. Das war auch nochmal schön, dass so hat man so Erinnerungen wieder hochkommen gehabt. Ja, in Afrika habe ich es wirklich nur ganz oben, links oben im Norden, ne, war ich mal. Sonst nie weiter südlicher. Marokko. Mraksch, Mraksch, Mraksch. Esauira. Esauira. Die Stadt der Winde. Die Stadt der Winde. Herrgott, man muss sich doch nicht selber auf die Bratpfanne legen, wenn gefilmt. Nee, das stimmt. Man muss sich nicht selber auf die Bratpfanne nicht zwingen, legen. Nee. Naja, ich war auch in Marokko. Ja. Dann Uganda, Ruanda und dann ja vorher auch schon mal auf Madagaskar. Stimmt, das ist ja alles Afrika. Madagaskar. Auf jeden Fall alles schöne Länder. Alles schöne Länder. Wie war denn Pfingsten? Alles gut gewesen? Hast du das gemacht? Irgendwie warst du zum Tanztee? Ich war in der Kirche natürlich. Nee, Quatsch. Heiligen Geist. Pfingsten war Pfingsten, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen gearbeitet, ein bisschen im Garten, ein bisschen. War ja wie so eine Art kleines mit großen Abständen gemachtes Straßenfestchen noch. Das war sehr schön. Sonntag nach abends. Mhm. Ja, dann war es schon wieder vorbei. Dann war es rum, ne? Das ging gerade. Den Tag noch ein bisschen ausnüchtern. Ja, war aber gut. Früher hätte man sich auf der Couch rumgelegt und so hat man sich in den Garten gequält und hat sich dort rumgequält. Aber an der frischen Luft. Hast du mal ein schönes Vogelhäuschen schon aufgehängt? Nee. Warum denn nicht? Ich habe keinen Platz. Ich bring dir doch eins mit. Nein! Doch. Die zersäge ich dir. Jedes Mal bringe ich dir jetzt ein Vogelhäuschen mit. Das muss aussehen wie Hausen. Wie so eine Seeschwalbenkolonie. Lauter Löcher irgendwo drin im Abstand von 30 Zentimetern. Mensch, Sascha, hast du nicht bei dir Platz? Sicher, aber ich habe ja keine Ahnung. Na, immer schön nicht zur Wetterseite und dann werden die schon einziehen. Vom Aufhängen ja, aber von den Vögeln, die dann da drinnen wohnen, habe ich ja keine Ahnung. Das ist ja verschwendet bei mir. Du kannst, wenn die bei dir im Garten vorbeikommen, und dann grüßt ihr euch jeden Tag, wenn die dann dort wohnen. Das wäre doch schön. Ja, aber ich kenne die doch schon. Du kannst sie doch kennenlernen. So genau wie wenn man nach Afrika fährt. Kann man das kennenlernen. Als Zugvogel nach Afrika? Mhm. Und dann Leute kennenlernen. Ja, gut. Zugvögel. Kann ich mir mal über. Ist das doch ein schöner Film. Ein Film. Lege gerade, ob ich den kenne. Zugvögel reise nach Inari. Kenne ich nicht. Sagt man nicht. Mit Joachim Krohl, ich bin ja ein bisschen Fan seit der. Ja, ja. Wir können noch anders mitgespielt haben. Dann gibt dort später auch so einen ähnlichen Typ, der allerdings früher gab es ja noch kein Internet, aber es gab Zugfahrpläne. Ja. Ein Kursheft und Kursbuch. Ja, aber mit Zeiten auch. Ja. Von der ganzen deutschen, wie ist denn das früher, Bundesbahn im Westen, ne? Bundesbahn im Westen. Reichsbahn bei uns, komischerweise. Jetzt ist nur noch die Bahn. Und der hat bei so einem Wettbewerb mitgemacht, Europameisterschaft im Prinzip, wo lauter so eine Freaks waren. Ach, das. Das Finale war in Inari, am Inari-See, ganz im hohen Norden von Finnland. Und da ist er hingefahren. Vorher ist er irgendwie ist noch eine Straftat passiert, weil er wird die ganze Zeit von Polizisten verfolgt. Okay. Und war er da beteiligt oder was? Ja, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Eigentlich nicht, wahrscheinlich falsch verdächtig. Aber es war irgendein Zufall. Aber er trifft dann im Zug eine Finnin und sie sagt ihm dann, dass der Zug über Nordschweden irgendwie, die Strecke ist viel schöner, da fährt sie lang. Okay. Und er weiß natürlich, wo es schneller lang geht, hat ja alles im Kopf. Naja, aber es ist. Macht dann, ach, der weiß dann, das auswendig, der hat das Kursbuch noch nicht mal dabei. Sie wissen das auswendig. Ach, alle. Du grünen Neune. Oder besser gesagt, sie kriegen dann so Aufgaben. Ja. Belgrad, Ach, wer ist Oslo. Erster, wer ist und dann, haben, da dann müssen die sagen, dann nach ihrem. Ja, genau, wer als Erster da ist. Okay. Also die fahren dann nur richtig mit den Zügen? Nee, die, nee. Die sagen dann einfach. Welche Verbindung? Musst du mit dem B406 okay. um 17 Uhr dorthin. Vielleicht haben die auch die Bücher. Oder haben eine Vorstellung, was dann, wo es am schnellsten lang geht. Keine Ahnung. Ja. Jedenfalls sagt er ihr, nee, er fährt da nicht mit lang, obwohl er sich schon ein bisschen in sie verguckt hat. Naja, fährt lieber seine schnelle Strecke und dann treffen sich dort wieder. Und ach, treffen sich dann doch wieder? Ja, ja, und irgendwas schön. Passiert dann noch. Ich will ja nicht zu viel verraten. Ach, soll ich mal gucken, wann kommt er denn? Ich habe den, glaube ich, da. Ach, zu Hause. Das ist da. Eine von zwei DVDs, die ich mir gekauft habe. Ach, das ist eine richtige DVD, sowas Modernes. Jetzt kannst du sowas noch abspulen? Ich kann sowas noch abspulen. Muss ich vorher zurückspulen erstmal oder was? Umdrehen. Ich habe auf jeden Fall das aber auch schon irgendwie nochmal gesichert, digital. So, wie gesichert? Da muss man noch einen Code eingeben, dass man es gucken kann oder was? Nö. Dass man es nicht kopieren kann, meinst du? Ich habe es praktisch gesicherheitskopiert. Ach, du hast das geknackt und dann illegal irgendwo, das geht's doch, da kannst du... Ist nicht illegal, man kann sich selbst eine Sicherungskopie das machen. Das wusste ich nicht. Natürlich. Das wusste ich. Man darf es nur nicht kommerziell weiter vortreiben. Das hat doch noch nie funktioniert, wenn du da jetzt so eine moderne CD, die sich doch überhaupt nicht kopieren. So eine DVD-Gemäre. Geht heutzutage. Ach so. Aber da musst du irgendwelche Programme dann dazu haben oder was? Hm. Ah, guck an. Aber ich glaube hier der simple VLC-Player, der kann das auch mittlerweile. Naja, kommt drauf an, bitte. Ja, wahrscheinlich. Also CD ist auf jeden Fall. Filme weiß ich nicht genau. Die sind ein bisschen komplizierter. Und das zweite Buch, was ich mir bei Frau Fleischmann gekauft habe, war, also passt sogar alles ein bisschen heute trotzdem. Es passt ja immer alles irgendwie. Passt immer, irgendwie passt immer alles. Sascha Stanisic mit dem Buch Herkunft. Ne, ich hatte von dem schon das Buch Vor dem Fest gelesen. Aha. Das war, hat mir sehr gut gefallen. Das spielt in Brandenburg, in einem Dorf, mit den ganzen Begebenheiten da. Und geht dann immer mal so zurück ins Mittelalter auch, was da so passiert ist. Dort macht ganz schöne Sprünge, aber sprachlich gefiel mir das sehr gut. Und der hatte dann auch den Deutschen Buchpreis gewonnen, nämlich mit diesem Herkunftsbuch. Zufällig, als ich schon das andere Buch hatte. Hatte, glaube ich, aber keine Ahnung. Hat sich dann mit diesem, wer hat den Literaturnobelpreis gekriegt? Den letzten? Das ist doch krass. Nee, der streitet doch mit Reich Ranitzky noch. Die haben, glaube ich, das ist so ein Österreicher. Ja, weiß ich nicht. Dem hat er sich zerfetzt. Weil es ging irgendwie um Kroatien und er stammt aus einer schön aus Visegrad direkt, geboren in Visegrad. Und da handelt wohl das Buch. Ich habe nur jetzt auch mal die ersten drei Seiten gelesen. Da geht es um Heimat, Herkunft, zweite Heimat. Nächste Herkunft. Naja, so Fremdenhass auch. Ja. Bin ich gespannt. Du kannst ja beim nächsten Mal dann einen kleinen literarischen. Wahrscheinlich kommen wir drauf wegen. Ach, du hast mich gefragt, welche Bücher, welches Buch. Und das dritte Buch. Du liest aber viel. Ja, aber nur gekauft, habe ich gesagt. Ach so, du hast ihn noch. Wir haben da noch Platz im Regal. Ach, ja, verstehe ich. Da ging es drum. Guckst du immer nach der Farbe vom Buchrücken? Nö. Dass das alles wieder passt? Nee. Das geht schon inhaltlich. Es muss theoretisch ein Buch sein, was mich... Irgendwann, das, was ich irgendwann mal lesen würde. Aber da gibt es viele. Ich bin da sehr interessiert, was sowas angeht. Wie hieß es gleich? Auf jeden Fall ging es, wir waren ja, wie ich schon erwähnte, in Ruanda, Uganda. Und waren da auch im Genocide Memorial. Und haben uns das alles angeguckt. Und dann gibt es ja diesen Film Hotel Ruanda. Und den hatten wir beide nicht gesehen. Und da haben wir uns dann letztens mal angeguckt. Und da kommt ja so ein General vor. Romeo Dallaire, ein Belgier, der damals hier NATO-Truppe befehligt hat. Okay. Nee, wie sind die Blauhelme? UNO. UNO. UN-Blauhelme. Und da habe ich danach eine Rede noch von dem angehört, wie Wahnsinn das war. Der war dort, die haben, die UNO hat die ganzen Truppen abgezogen. Er ist als Einziger dort geblieben. Er hatte auch viele von seinen Soldaten verloren und natürlich das ganze Gemetzel versucht, also irgendwie in so ein Hotel, dann viele von den Tutsi rein, die ja alle abgeschlachtet wurden. Krass. Und das noch beschütztes Hotel und irgendwie ganz krasser Film. Und der hat ein Buch geschrieben, Handschlag mit dem Teufel ist es, glaube ich. Er hat auch selber schon Selbstmordversuch hinter sich. Das ist schon auch krasses Thema. Krasse Scheiße. Naja, das gibt es so verschiedene Sachen, die man immer nur aus den Medien wahrnimmt, ne, oder so durch die Medien mitkriegt. Und wenn man dann aber wirklich mal persönlich damit konfrontiert ist, sei es durch das Hinfahren dort, durch diese Bücher, dann ist das, kriegt das nochmal auch eine tiefere Bedeutung. Und das Krasse ist dann auch noch, das war ja, glaube ich, 1998. Ist es so knapp erst gewesen? Und man hat dann nichts in Medien mitgekriegt. Nichts, ne? Also so wie man oft keine Nachrichten aus Afrika mitkriegt. Vom Genozid? Aber klar. Ja, aber nicht so krass. Oh, doch. Ich kann mich da noch sehr gut erinnern. Ja, diese Hilflosigkeit über diese furchtbare Eskalation. Und in seiner Rede sagt er, in den Medien war seiner Zeit oder ihrer Zeit einmal dieser O.J. Simpson-Prozess war da zu der gleichen Zeit. Und dann war dieses Eiskunstlaufgezicke, wo die eine der anderen mit der Stange irgendwie ans Knie. Tonya Harding, denn der eiskalte. Das war in Medien und von Ruanda hat im Prinzip keiner was gebracht. Vielleicht bei Namis oder so, ja, keine Ahnung. Jetzt bin ich aber irgendwie traurig, dass ich nicht genau weiß mehr, wann das war. Ich denke, also wer sich da informieren wollte und konnte, das natürlich konnte man das. Wenn man jetzt gerade die Bildzeitung gelesen hat, dann. Es ist ja immer so, wenn man sich informieren will, kriegt man heute mit, was in Ruanda, Uganda abgeht und Kongo und überall. Aber es ist nicht so präsent. Ja, es ist eben ein Stück weg, ne? Das ist wie USA, Riots. Polizeigewalt. Naja, ist aber jetzt das auch nicht so präsent. Ich weiß nicht. In diversen Medien. Ich habe jetzt, wie gesagt, gestern nicht so richtig Medien konsumiert und vorgestern auch nicht. Und deswegen ist mir das jetzt gar nicht so. Also ich weiß, dass da Unruhen gibt und die sich ausbreiten und der Herr Präsident gesagt hat, wenn geplündert wird, dann fangen wir an mit Schießen. Ja, ja. Die Linksradikale sind dafür verantwortlich und die Antifa. Und er würde gerne die Armee einsetzen. Er ist aber auch schon vom Secret Service in den Bunker geschickt worden in seinem Weißen Haus, wegen der Eskalation der Proteste direkt davor. Es muss wohl ein Feuerchen gegeben haben, direkt vor dem Weißen Haus. Direkt am Ende, ein großes. Und da haben sie ihn in den Bunker geschickt. Leider haben sie ihn wieder rausgelassen. Das war der falsche Schritt. Ja, aber ich denke, muss man Bunker jetzt. Muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie damals. Er spaltet seit Jahren die Nation, ne? Immer so in seine Fans und die anderen sind alles Kommunisten und wer ist der Fuchs was. Und damit erreicht er natürlich, dass die Leute aufeinander losgehen letztendlich irgendwann. Dass die Polizeigewalt und dieser Rassismus strukturelles Problem ist, das ist völlig klar. Das gab es schon immer und wird es auch immer geben. Das gibt es auch hier. Wird es immer geben, denkst du? Ich fürchte ja, solange es müsste halt irgendwie mal eine große Versöhnung und eine allgemeine Akzeptanz kommen. Aber wenn da jemand immer einen Buhmann braucht, um sich an der Macht zu halten, dann ist es halt so, ne? Und dass sich auf die 51% verlässt, die hinter ihm stehen, und die anderen 49% sind Arschlöcher, dann. Und die Rassisten, die es so unter uns gibt, sozusagen, also unter der Bevölkerung, die haben da aber mit der Macht nichts zu tun oder die werden dann nur instrumentalisiert. Aber die müssen doch in sich drin auch einen Rassismus haben. Haben die doch auch. Oder ist der nur anerzogen? Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Nee, das ist oft so ein. Ich glaube, dass das eher so ein Fluchtreflex ist, um sich nicht mit seinen eigenen Problemen wirklich auseinandersetzen zu müssen. Sucht man irgendwelche Schuldigen, allgemein Schuldige, wie man das schon immer gemacht hat. Ne? Und da sind immer die anderen schuld. ist ja klar. Und dann sucht man sich natürlich raus die, die man entweder am wenigsten kennt, die, die am wenigsten sind oder die, die am wenigsten gesellschaftliche Lobby haben. Am andersten aussehen. Genau. Banker, Brillenträger. Zum Beispiel. Anders. Das spielt dann keine Rolle. Das wechselt ein paar Jahrzehnte mal dann das Feindbild. Aber letztendlich läuft das doch durch. Juden, Türken und weißt du so, das ist doch immer, das sind immer die gleiche, das sind gesellschaftliche Minderheiten, werden stigmatisiert, als Buhmann aufgebaut und fertig, Zigeuner und was weiß ich, wie sie alle hier. Ich hatte jetzt auch mal im Zusammenhang mit Corona, gab es ja dann einen massiven Rassismus gegen asiatisch aussehende Menschen auch, ne? Das habe ich irgendwie, also ich weiß nicht, ob wir da, wir leben natürlich auf der Insel der Glückseligen, was sowas angeht, ne? Habe ich persönlich gar nicht als also wahrnehmen können sozusagen, ja, nur Berichte darüber. Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin mit diesen neuen sozialen Medien jetzt nicht so, dass ich mir da ständig irgendwas, das ist so gut, irgendwelche Rankings da reinziehe. Und nee, Rankings tue ich mir da auch nicht, aber das stand, in der Zeitung stand da, dass es Vorfälle gab, ja. Selbst hier in der LVZ, glaube ich. Ja. Und auch so. Naja, ich kenne das noch bei RB, wo sie da aus dem Stadion die Japaner rausgeworfen haben. Ja gut, das war wahrscheinlich eine Überreaktion. Naja, ich meine, okay, das war ja... Also rassistisch strukturiert. Klar. Oder? Völlig. So. Wer würde denn auf die Idee kommen? Ich meine, wenn man jetzt... Weiß ich auch nicht. Oder wenn da direkt jetzt jemand aus Wuhan da ist, keine Ahnung. Ich meine, dass jemand, der irgendwie erkrankt ist, ne, und selber die Krankheit weitergeben kann, dass der nun nicht unbedingt draußen rumrennen sollte und jeden anfasst und ableckt, das müsste sich eigentlich von selbst verstehen, sowas. Ne? Und da muss man doch aber trotzdem erstmal die Unschuldsvermutung zugrunde legen. Und sagen, okay, der sieht nicht krank aus, der ist nicht krank. Ja, aber das ist ja nur schwierig bei der Krankheit, kannst du auch die Krankheit haben und siehst nicht und hast sie nicht sozusagen. Hast du und hast sie nicht. Du hast keine Symptome. Ja. Du hast aber den Virus in dir. Ja, genau. Natürlich kann das sein, aber das kann ja jeder sein. Deswegen haben wir die ganzen... Kannst du doch nicht danach gehen, wie jemand aussieht. Na, aber wo jemand herkommt. Also wenn jetzt jemand aus der Gegend kommt, wo ganz viele angesteckt sind... Das ist ja die Wahrscheinlichkeit ja, du, schon mal. Siehst du einem finnischen Geschäftsmann an, dass er 4 Tage vorher in Ischgl in der Ballermann-Disco war? Das nicht. Ja. Da ist stimmt. Das ist gar nicht möglich so. Und da musst du so gar nicht probieren. Er hat den Stempel noch auf der Hand. Brauchst du gar nicht probieren, das anhand des Phänotyps. Nee. Da irgendwelche Zuweisungen zu machen. Das geht, funktioniert einfach nicht. Aber gerade am Anfang dieser Corona-Sache, da wussten viele oder alle nicht, wie sich es entwickelt und was man macht. Und da wurde dann natürlich auch Unfug gemacht. Natürlich, das war ja das eigentliche Problem, dass keiner wusste, wie gefährlich ist es, wie breitet sich es aus und so weiter. Wie entwickelt sich die ganze Situation? Das hätte ja auch sprunghaft durch die Decke gehen können. Ne? Es gibt ja auch Länder mit einer viel höheren Todesrate, so, wo es einfach völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Klar. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, naja, bei einer Grippe sterben genauso viele, ja, muss ja nicht. Man kann sich impfen lassen. Gegen Grippe kann man sich impfen lassen. Covid-19 geht noch nicht. Ja, lauter so eine. Naja, da wurde viel gequatscht. Ja, es ist ja auch wirklich jeder. Ich meine, hinterher ist man immer schlauer. So. Und da jetzt einzelne Schuldzuweisungen zu machen, das war falsch, ist ja natürlich Käse, aber man kann fürs nächste Mal sich vielleicht überlegen, okay, das hat funktioniert, die Maßnahme hat funktioniert. Oder man guckt jetzt erstmal, wie wirksam war das denn, Kindergärten, Schulen. Noch ist ja nicht vorbei. Und so weiter und so fort. Ne? Ja, wie nicht vorbei. Die Maßnahmen sind noch nicht zu Ende, ne. Ja, und der Virus gibt es auch noch. Das Virus ist immer noch da, ja. Die Zahlen gehen zwar noch immer noch zurück. Ja, seit in Sachsen, seit 15. Mai nicht mehr. Ich glaube, die war der erste Tag jetzt, dass kein neuer Fall in Sachsen war. In Leipzig schon länger nicht? Oder letzte Woche schon mal einen? Mhm. Nochmal einen? Aber in ganz Sachsen war jetzt, glaube ich, keiner. Trotzdem haben wir ja noch die Tüten drauf. Dem Kai hätte das gefallen. Schöne Grüße. Der Kai. Ich letzte Mal wieder getroffen. Irgendwie, mal mit seinen Kindern unterwegs. Beiden? Mit beiden. Mit dem kleinen Mann? Der kleine Mann ist groß mittlerweile und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt sagen, schöne Grüße zurück. Aber wir wollen nicht mal übertreiben. Wollen wir nicht übertreiben. Wollen wir nochmal hier reinhören? Du hast ein ganzes Medley. Wie lange brauchen Sie, um festzustellen, dass ein schlechtes Buch? Das Schlechte sieht man auf Anhieb, das Gute nicht. Das extrem schlecht. Glasklar, oder? Das Schlechte sieht man auf Anhieb, das Gute nicht. Na, am Namen, der vorne drauf steht wahrscheinlich. Der hatte doch ein paar, die er immer verrissen hat, oder? Na, oder manchmal auch nicht. Also das ist ja wirklich so, es gibt ganz herrliche Diskussionsrunden mit ihm, die man mal nachverfolgen kann. Günter Grass, ein weites Feld. Großes, ganz groß. Irgendwie wird natürlich total verrissen, auch von Karasek und so. Hat er nicht... Sitzt da noch eine Frau mit rum, die sagt, naja, es ist ja nur, man muss ja nicht immer gleich Weltliteratur erwarten. Lassen Sie es uns doch etwas niedriger hängen. Noch niedriger hängen kann man es gar nicht. Hat er nicht Krass dann auch geschrieben, Tod eines Kritikers? Oder so? Ich glaube, ja. Tod eines Literaturkritikers. Sehr gut, das Krass war. Das weiß ich nicht. Aber vorstellbar ist es. Aber das ist auch so eine Mediensache, ne? Vor ihm hat es, im Prinzip gab es keine Literatur, zumindest nicht interessant im Fernsehen. Vor dem literarischen Quartett. Also bevor er mitgemacht hat, hat es kaum jemand geguckt, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob er nicht von Anfang an dabei ist. Das weißt du auch nicht. Ich habe, wie gesagt, ich konnte mich keine Zeit, mich in die Materie einzuarbeiten. Kann ich dir nicht sagen. Ich denke fast ja. Aber ich kann mich gut erinnern, dass ich ihn gerne habe reden hören. Ja. Weil ich sehr pointiert immer war und mit Werf vorgetragen jedes Mal. Hier im befreundeten Sender Deutschlandfunk ist ja immer hier so eine, wenn irgendein Jubiläum ist. Wie nennt ihr das? Wissen nicht, irgendwie. Da Geburtstagsständchen gesungen, nee, oder? Nee, irgendwas. Hat Uwe Rösler heute eigentlich Geburtstag? Nee, ja. Nee, und heute war halt er hier, der Reich Ranitzky. Hm. Und da hat ihm so ein bisschen was erzählt. Ich bin jetzt nicht vorbereitet, aber er ist ja in Polen geboren. Und die sind nach Berlin gezogen. Nee, er ist nach Berlin zu Verwandten geschickt worden, mit 8 Jahren. Die Eltern sind noch in Polen geblieben. Ah. Nach der. Und hat dort auch Abitur gemacht, glaube ich. Ja. Und dann ist er, glaube ich, 39 oder noch später. Haben sie ihn wieder nach Polen zurück? Ist er wieder zurück nach Warschau? Ins Ghetto. Ins Ghetto. Und da ist er noch eine Weile geblieben. Ja. Und die sind relativ schnell dann wieder nach Deutschland. Glaube ich. Oder er war in London irgendwie als Spion noch oder so. Hat er als Übersetzer in Warschau im Ghetto gearbeitet. So, seine Mutter war da auch, unter anderem. Und dort hat er auch seine Frau kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast. Ne? Der Nachbar hat das irgendwie nicht mehr ausgehalten und hat sich das Leben genommen. Ne? Der Nachbar von Reich Ranitzkis. Und da hat die Mutti gesagt, naja, komm, Mensch, du kümmere dich mal um die Tochter, die noch am Leben war. Und das hat er gemacht. Und das macht er jetzt seit über 50 Jahren gemacht damals, sozusagen. Und die haben... Zum Beispiel ihren Hochzeitstag sind die immer ins Ausland gefahren, um den dort außerhalb von Deutschland zu feiern. So, das ist der Herr. Hat er nicht so richtig seinen Frieden damit machen können. Er hat gesagt, ja, ich bin ja deutscher Literaturkritiker, aber ein Deutscher werde ich nie. Aber ich habe noch gehört, dass er wirklich irgendwie als Spion für den polnischen Geheimdienst in London, was immer das auch bedeutet, ne? Da war ja fast jeder zweite ein Spion. Damals. Damals noch. Jeder vierte ein Doppelspion. Im Prinzip waren alles Spione. Deswegen gab es ja auch über alle Akten. Haben hier neue Kopfhörer? Ich kenne auch einen Spion. Eine Spionin. Ja, das je nachdem, wie der Einsatz aussieht, ne? Nee. Wie die Mission, was die Mission erfordert, dem passt man sich halt an. Das stimmt. Das Spion oder Spion. Du warst ja so ein James-Bond-Fan. Unter anderem. Habe ich in der letzten Sendung erfahren dürfen. Mr. Goldfinger. Gerd Fröbe. Ja. Ganz schön Schmuckstücke. Die alten finde ich eigentlich auch ganz okay, obwohl die ja alle auch sinnlos sind. Also vom Inhalt. Vom Inhalt sind die immer sinnlos. Mein Gott, es gibt einen Bösen, es gibt einen Guten. So, und das Film war's. Halt. Film halt. Und bis zum Finale geht einiges kaputt und dann stirbt der Böse und der Gute bringt das Gute und lässt sich über die Bühne. Ach so, dann ist natürlich immer noch so ein Bond-Girl, so ein Scheiß immer dabei. Das ist auch nicht die stirbt dann so. Auch. Das ist immer. Nee, nicht immer. Immer. Nein. Das stimmt gar nicht. Oder haben die auch mal geheiratet? Er hat auch mal geheiratet, aber die Frau ist natürlich sofort im Anschluss auch wieder erschossen worden. Also muss man eben auch sehen, ne? Ist halt auch gefährliches Leben. Das Seite von James Bond. Sehr gefährliches Leben. So, ich habe schon wieder Durst. Ich könnte mir das nächste Bier aufmachen. Wollen wir mal ein Musikstück spielen? Du hast doch einiges mit, ha? Ich habe gar nichts nachgeladen bis ermordet jetzt. Ermordet wird, bevor man dahin kommt. Ah. Ich habe in dieser Zeit nur Lyrik gelesen. Nur Lyrik, das war für mich das Richtige. Aber die, bei einsamen Menschen, die nicht in einer so dramatisch gefährdeten Situation sind, kann man genau... 7 Minuten. 7 Minuten, das reicht, um ein Bier auszutrinken. Super. Was hören wir denn? Aber das sagst du uns erst danach. Von USA for Africa, ja. Das Lied We Are the World. Sehr gut. We are the world. Das gibt's denn da zu lachen? Ach, nur so. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. We Jetzt habe ich gerade irgendwie überlegt, hatte ich denn jetzt schon ein neues Bier oder nicht? Aber ich glaube, das steht neben dir. Und hattest du? Ja, ich hatte, bin aber noch mal abgängig gewesen. Jetzt steht das dort blöd auf der Ecke rum. Jetzt kommst du wohl nicht ran und mehr. Und nur du rankommst. Oder aber ich lass dich mit unserer Abstandsregel komme ich... Nimm's. Ah, gerade so geschafft. Läuft. Läuft. Psst. Mach Deckel wieder drauf. Was denn? Na, wenn's läuft. Ach ne, es läuft doch nicht hier. Das ist doch... Die Mikros sind auf jeden Fall geschützt. Wir ja. auch, sehe ich gerade hier. Wir haben eine Plexiglasscheibe, damit die gerade... gar nicht hier im Studio sind und uns nicht ansprechen. Unsere Gäste. Hallo. Beavis and Butthead sehe ich noch. Ja, die spucken immer, oder? Aber die sind ja schon hinter der Scheibe. Aber hatten die nicht immer mal gespuckt? Die Scheibe extra für sich, das weiß ich. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Entschuldigung, habe ich nie geguckt. Ja, ewig her. Das war nichts für mich, das war doch... Weiß nicht. Ja. Weiß auch nicht. Ich habe anderes geguckt. Was Flimmerkiste. Flimmerkiste. Colt Sievers. Colt Sievers. Magnum. Magnum kam sehr spät. Ja. Da habe ich aber geguckt. Auch später, jetzt zeitlich gesehen, später. Nee, aber auch zeitlich. Fackeln im Sturm. Ja, musste ich mitgucken. Gab ja nur einen Fernseher. Also Dallas geguckt? Oder Denver Clan? Klar. Echt? Mit. Mal mit. Mutti wollte auch informiert sein. Hat das immer mitgeguckt und sich jedes Mal beschwert, was das für ein Scheiß ist. Deine Mutter hat sich beschwert? Ja, hat das geguckt und ach so, sich dann meine beschwert, was das für ein Scheiß ist. Ach so. Bei uns gibt es den Spruch bei sowas immer, so ein Spittel. So ein Spittel, genau. So ein Quark. Und wenn wir jetzt immer mal so Tatort gucken und es so. Ist Spittel. Sagt er, meine Mutter hat bestimmt schon umgeschalten. So ein Spittel. So ein Spittel. Da können wir nicht drüber lachen. Oder sollte es gar nicht zum Lachen sein? Tatort. Die Mutti. Ja, ich überlege gerade, wie viel... Du hast gestern telefoniert mit der Mutti. Wie viel Schwarze damit gespielt haben bei Dallas Denver. Da gar nicht. Colt Sievers. Bin ich mir unsicher, aber wenn überhaupt Nebenrollen. Mr. T, oder? Der also war bei Fackeln im Sturm hat das schon eine Rolle gespielt. Stimmt, da war das. Sklavenbefreiung und so. Oh ja, das stimmt. Also das durchaus. Das war ja im Prinzip Hauptthema mit. Unter anderem, ja. Also neben dem Liebeszeug. Ja, die beiden Familien. Und eine von den beiden Familien hatte ja auch eine revolutionäre Tochter, die dann einen schwarzen Freund hatte irgendwie. Ach, ne? Die mit den Augen. People die. Of Color als Freund irgendwie oder was weiß ich. Stimmt. Wenn ich mich recht erinnere. War das bei Fackeln im Sturm? Da musst du mal wieder gucken. Nee, aber das kommt mir so vor, als hätte ich es letztes Jahr erst geguckt. So genau weiß ich das noch. Diese verrückte Frau, also die so, die auch Reden gemacht. Reden genau. Mit den verrückten Augen. Crazy Eyes. Nee, ich weiß nicht, wie die Indianer die genannt haben, kann ich nicht sagen. Die Indianer. Prost. Sind die Nächsten. Ich muss mir erstmal ein Bier holen. Aber hier bei... Wie hießen die hier, die Gruppe? Fußball. Nee. Was denn? Für eine Gruppe. Ich weiß nicht, welche Gruppe du jetzt meinst. Auch so eine Serie. Eine Serie über eine Gruppe. Nee, nicht eine Gruppe. Es waren mehrere Männer. Ja. Ghostbusters. Nee. Haben Pfingsten den Heiligen Geist erlegt. Eine schöne Serie. Eine Vorabendserie. Das A-Team. Das A-Team, genau. Ach Gott. Ja. Tatsächlich, hast du jetzt gemeint. Da war einer dabei. Der hatte keine Nebenrolle. Wollen wir sagen, ja doch. Na gut. B.A. Dann aber auch später mal als Clubber Lang in Rocky 3, Auge des Tigers, hat Rocky Balboa umgeboxt. Der war das? Ja, aber nur im Hinkampf dann. Im Rückkampf hat er natürlich standesgemäß verloren. Eye of the Tiger. Damit er dann im 4. in Russland antreten durfte. Oh, gegen Ivan Drago. Dolph Lundgren. Hab ich letztens das richtig gehört? Es gibt einen neuen Film, ja. Wo der Sohn von Apollo Creed ja. von Rocky trainiert wird? Ja. Ja. Gibt's. Naja, du lachst. Ich lache. Natürlich. Wir werden ja alle älter. Das ist ja nicht. Rocky kann ja nicht mehr boxen. Das ist ja Quatsch. Aber die zwei wollen auch wieder boxen, glaube ich, hier. Der Ohrenbeißer und der Ohrabgebissene. Tyson gegen Fury. Ja, die nee, wollen. Nicht gegen Fury. Holyfield, oder? Evander Holyfield, war das? Waren die das? Ich glaube. Nee. Tyson hat gebissen, aber wessen Ohr das will, kann ich dir nicht mehr sagen. Und die wollen jetzt noch einen Rückkampf machen. Das ist gut. Für $10 pro Person. Der eine hört, glaube ich, den Gong gar nicht mehr, von den runden Gong. Der boxt dann einfach eine halbe Stunde durch, bis er umfällt. Ja, der hört auch trotzdem. Der hört auch trotzdem. Hat nur reingebissen. Ich dachte, das wär Stöckel ab gewesen. Aber hört man dann nicht mehr? Kommt noch an, wie man gebissen hat. Das Ohrläppchen, da hörst du schon noch ein bisschen was. Braucht man sein Ohrläppchen eigentlich? Hat das eine Funktion? Weißt du das? Der Lappen? Das ja, Läppchen? Das Läppchen. Das gehört zur Muschel, ne? Ja. Zum das, Verstärken. Wenn das jetzt mal weg wäre. Zum Verstärken. Hat das eine Funktion? Fehlt da was? Zum Verstärken. Also wenn ich mir jetzt als Ohrläppchen fasse, ne? Dann höre ich noch genauso alles, wie wenn ich nicht dran fasse. Ja, ist ja noch dran. Das Läppchen. Wir müssen es jetzt mal abschneiden. Aber ich könnte mal reinkneifen bei dir. Und dann gucken wir mal, ob du da noch genauso hörst. Nee. Machen wir mal lieber die Kopfhörer wieder drauf. Nehme ich mal meine Schutzhörer wieder auf. Also wer weiß, welche, ob das Ohrläppchen irgendeine Funktion hat für die Weitergabe der DNS. Kann einfach mal bei Kuno anrufen, damit der uns anruft und uns das erklärt. Genau. Das wäre dann eine Idee. Der oder? Mal eine Eingabe schreibt. Weißt du, dass wir der Kuscheln eigentlich zum Geburtstag gratulieren müssen? Ich habe schon, aber sie hat es nicht mehr mitgekriegt. Ah. Aber wir gratulieren. Goldene Fliege und so, ne? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an die Frau Kuscheln. Bon anniversaire. Bitte was? Na, felicità, bon anniversaire. Was? Feliz Navidad. Ach, Feliz Navidad. Ja, irgendwas auf Italienisch, wollte ich sagen. Ach so. Ja. Und weiter so. Forza. Alerta. Der Rock'n'Roll ist Kilenstuhl, Frau Kuschel. Aber naja, du weißt ja, wie es ist. Hast du sie gesehen? Ich habe sie auch gesehen. Am Sonntag? Ich habe sie am Sonntag gesehen, ja, vor einer Eisdiele, offener Straße, die gerade neu gemacht wird. War sie am Tanzen und Singen und mit ihren Freundinnen und Freunden unterwegs und so. Das war ganz Uhrzeit? Hübsch anzuschauen. Nachmittags, kurz vorm Tanztee. Ja, genau. Dann war Tanztee, das kriege ich immer nicht mit. Mhm. Und da hieß es nämlich noch, dass von aber da, es wo war ich war. Tanztee, es war Antifaltenrock. Ja, da ich dort, wo ich war, hieß ja. Es, man müsse, einige Leute müssten da noch rübergehen, weil die Kuscheln Geburtstag hat. Ja. So und als ich dann irgendwann auch noch nach wollte, kam die aber schon wieder. Aha. Und wollte sich nicht mehr gratulieren lassen dann? Doch, aber sie hat nicht mehr mitgekriegt, glaube ich. Wer hat alles gratuliert? Sie hat doch an der... Okay. Hat halt gut gefeiert. Gut. Dann herzlichen Glückwunsch nochmal. Julie hatte gleichzeitig am gleichen Tag. Die war, glaube ich, nicht mit dabei in der Runde, in der ich Kuscheln da gesehen habe. Julie, aha. Guck an. Aber dann war praktisch Antifaltenrock. Ja. Einfach so. Na, einfach so. Nicht für die Kuscheln. Wegen dem Heiligen Geist macht man das. Das passt gut zusammen, finde ich. Ach, Pfingsttanz. Naja, Heiliger Geist und was geistvolle Getränke und Gespräche und. Geistreich. Geistreiche Musik und Geistertanz und ja, das passt schon. Mensch, und wieso kriegt man das nicht mit? Wurde das im Radio Blau durchgesagt? Nee, das hat man hier in der Gartenlaube nicht auf dem Schirm. Die Vögel zu laut gezwitschert. Da war man ja so auf Null gestellt in der Zeit, dass man an sowas überhaupt nicht gedacht hat. Keinen Gedanken dran verschwendet quasi. Es gibt ja noch andere Sendungen bei Radio Blau, die es hätten bringen. Es ist ja mittlerweile 24-Stunden-Stream. Ob das so gut ist. Dieses moderne Zeug. Ich kann euch gar nicht sagen, wann unsere Sendung wiederholt wird. Vermutlich nie. Die wird wiederholt. Na, die müssen doch die 24 Stunden voll kriegen. Und dann schnappen die sich irgendwelche Sendungen und wiederholen die einfach? Nur die, von denen sie das okay haben. Und von uns haben sie doch das Okay. Und unser Okay haben sie immer. Na klar. Das klingt immer so, wir und die. Na, wir und wir klingt halt irgendwie komisch von der Unterscheidung her. Wir haben unsere Musik zur weiteren uns Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. 24. Oder nee, haben wir nicht, oder? 24 Stunden. Wir sind doch dagegen. 7 Stunden rund um die Uhr. 7:24, sagt man doch so, ne? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich schlafe ja immer mal zwischendurch. Das kommt ja für mich nicht in Frage. Aber 7:24 kann man ja auch schlafen. Na, schlecht. Och. Dämmern. 7 Stunden 24 Minuten, das ist schon fast eine gute Schlafzeit. Na, ein bisschen kurz. Bisschen kurz, aber viel mehr kriegt man ja dann auch nicht mehr hin, kaum noch. Es ist ja jetzt so hell immer früh, so zeitig. Das gefällt mir oft nicht. Hm. Ich brauche mal einen dickeren Vorhang zu Hause vor dem Fenster. Hätte ich dir jetzt auch vorschlagen können. So einen schwarzen Film-Molton-Stoff, dass gar kein Licht reinkommt. Irgendwie einen dicken, irgendwie sowas. Das überlege ich mir mal. Aber das sind so viele Quadratmeter Vorhang da, die ich da im Ostflügel meiner Hacienda brauche. Das wird doch teuer dann. Für das eine Fenster? 2. Da hast du nicht richtig gezählt. Für zwei Fenster? 2 Fenster. Reicht aber ein Vorhang. Es reicht eine Wand mit 2 Fenstern und da drin sind insgesamt 12 Scheiben. Das ist irre, oder? Eine Wand, 2 Fenster, 12 Scheiben, ein Vorhang. Oder 2. Könnte man auch 2 machen, aber das will ich nicht. Ich finde das schön, wenn man da irgendwie den Vorhang anfasst und dann läufst du die 20 Meter. Das ist doch herrlich mit dem Vorhang. Das ist am Anfang noch ein bisschen schwer, aber der fädelt sich ja dann so Stück für Stück, bleibt der ja hängen. Musst du aber auch aufpassen, dass das nicht wirklich zu schwer wird auf der einen Seite und das ganze das Gestänge runterfällt. Das ist schon mal zu schwer siehste geworden. Aber nur beim Aufhängen. Es ist übrigens kein Gestänge, sondern ein flexibles Gestänge, also in so einer Art Seil. Kein Gestänge, sondern ein Gestänge. Ein Seil. Und der war doch tatsächlich in der. Es ist halt Altbau. Und das Seil muss aber auch irgendwo aufgehängt sein. Ja. Links und rechts. Links und rechts. Also schön auf Zug. Seilzug. Na, also das muss schon halten in der Wand. Ach, so ein Seil. So ein Seil. So ein Draht, Draht. So ein Metallseil. Ja, genau. Ah, das kenne ich. Ah, siehst du. Hatte ich auch schon mal meine Erfahrung gemacht, wie das links oder rechts dann rausbrechen kann. Aus dem Altbau bröselte. Und da kann man auch schlecht mit Gips arbeiten. Da arbeitet man nicht mit Gips, da gibt es eine Zauberknete. Da gibt es Knete. Da gibt es Knete, die knetest du so lange, knetest du eine Weile, dann wird die richtig warm, verändert ihre Farbe. Und das ist der Zeitpunkt, wo du sie in das Loch reindrücken musst. Und dann kannst du in die Knete reindrücken, was du willst. Und 5 Minuten später kannst du dranhängen, was du willst. Hält wie Hunde. Es fällt nicht raus. Wie Gips früher. Gips ist ja immer rausgeflogen. Gips ist ja dann irgendwann rausgeflogen, wenn man nicht schön das alles vorher angefeuchtet hat. Wenn man das natürlich auf den trockenen Dings geschmiert hat, dann fliegt er raus. Ja, aber auch wenn. Also das muss halt nicht. Auch ich hatte schon aus winzigen Löchern große und größere Löcher gemacht. Durch Gipsen. Durch mehrmaliges Gipsen und wieder rausholen. Der Gipsbinden. da gibt es halt so Zauberknete. Ja, das, sowas gibt's. Ist doch Chemie bestimmt. Na, wahrscheinlich ja, aber hält. Wenn du mal welche brauchst, ich habe noch welche. Okay. Also nur, falls du mal wieder in den Altbau ziehst, irgendwie, und da so ein Drahtseil auf Spannung irgendwo anbringen musst. Aber wann ist denn Altbau? Na, wenn es nicht saniert ist, finde ich. Wenn du natürlich überall Gipskarton dran hast, dann brauchst du mit sowas nicht mehr anfangen. Ist klar. Aber da würde die Knete trotzdem funktionieren. Beim Gipskarton, das weiß ich nicht so richtig, ob das dann hält. Da würde ich eh nicht auf Zug dranhängen wollen. Das stelle ich mir schwierig vor. Wenn ich Angst habe, ist ja auch bloß Gips in dem Mittelkarton. Es ist nicht nur Gips, es ist auch noch stabiler Karton dazwischen. Quasi wie 2 Buchdeckel hinten und vorne. Also ein Gipsbuch quasi, was da von Hochkant an der Wand gepappert wird. Hält nicht. Weiß ich nicht. Eben. Wie macht man denn da einen Vorhang ein? Wie man den anmacht? Oben wahrscheinlich. Dann nimmst du ein Brett, ein Stückchen Holz und machst 4 Gipskartondübel rein. Quasi in die Ecken von dem Brett, die, sagen wir mal, das Brett ist 20x20. Machst es mit an den Ecken feste und in die Mitte von dem Brett setzt du dann das Stahlseil auf Zoch. Dann Herz. Ah, mal 4. Außerdem hast du 4 Dübel und die zieht nicht direkt an dem gebohrten Loch in der Gipskartonwand, sondern ein bisschen versetzt halt. Na, das könnte funktionieren. Wird doch was gelernt. Das könnte funktionieren, aber besser ist gar nicht aus Gipskarton. Macht das nicht. Macht keinen Gipskarton an der Wand, den alten Putz runter. Oder einfach nur, am besten ist einfach nur abschleifen. Bei uns ist an der Decke Lack so eine Führschiene. Ja. Ja. Für den Vorhang. Ja. Und die ist aber jetzt, ich würde sagen, also es sind mehrere Schrauben nach oben drin, aber die sind nicht alle super fest. Die eine oder andere muss ich immer mal nachziehen. Na, erfüllst du denn seine Funktion? Ja, sehr. Bauen wir jetzt runter oder schon? Nö. Stört das, wenn die Schrauben rausgucken? Minimalst. Na, dann ist also besser gut. Gesagt, mich nicht. Also bei solchen Lösungen kann ich immer noch sagen, never change a winning team. Wenn es immer hält, fällt es nie wieder ab. Naja, ich habe schon mal verbessert und dann. Es liegt daran, dass die Decke auch gewellt ist. Ne? Die ist jetzt nicht so saniert, dass sie gerade wäre und da hat man halt zwangsläufig mal irgendwo in einen größeren Abstand sozusagen. Und einen kleinen Hohlraum, Delle. Ja. Unterlegscheiben. Nee, wenn sie immer hängt, lass ich es auch hängen. Nicht klar? Du kriegst keine Unterlegscheiben mehr dazwischen. In Ruhe. Da muss ich heute gleich mal gucken, wie das aussieht. Das wissen wir doch. Von Sascha Stanisic. Ah ne, das Buch hieß Vor dem Fest, das erste. Vor dem Fest. Nach Fest kommt ab. Vor dem Fest. Vor dem Fest ist das Buch und nach Fest kommt ab. Das Fest war Beginn der Dogma-Reihe, glaube ich. Der Film, das Fest. Habe ich nicht gesehen. Mach das mal. Dogma 1? Das war mir zu dogmatisch. Nee, das war interessant, ist nicht aber da jetzt ein Dogma draus zu machen, muss nicht sein. Rosa von Braunheim, ne, wer? Nee, schwedisch, irgendwie skandinavischer Filmemacher, aber frag mich nicht. Okay, frag dich nicht. So genauer weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann mich nur noch an diesen herrlichen Film erinnern, wo es völlig eskalierte. Ein Familienfest par excellence, wie man das so gerne hat. Wie ihm das ab und zu auch mal bevorsteht. Schönes Fest. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch, aber das ist, wie gesagt, wir feiern bald schön zusammen. Gibt was Schönes zu feiern, aber mehr müssen wir jetzt nicht machen. Nee, es wurde schon zu viele Worte gewechselt. Viele Worte gewechselt, viele, ja, es ist viel Kompetenzen eingesetzt, sagen wir mal so. War schon was los. Die Kompetenz. Wer hat die Kompetenz? Ja, die Kompetenz. Ich habe letztens, was ist auch gefährlich, ja. Ich habe letztens was gelesen bei meinem Online-Leitmedium. Leit? Leit, bei meinem Online-Leitmedium. Die haben ja verschiedene Rubriken, ne? Und da hieß es dann, wird gerade dort und da 2 Tage lang das Spiel verschenkt. Da gucke ich so, Mensch, das Spiel kennst du doch noch von früher, das hast du doch vor 25 Jahren gespielt, gibt es eine modernere Version natürlich davon. Mensch, ärgert dich nicht. Nee. Verschenken die, kann man so sagen. Aber ein Computerspiel oder ein... Bitte? Ein Computerspiel. Ah, okay. Ich habe dieses Spiel runtergeladen. Craig McChecken. Fürchterlich, sag ich dir, das ist wie ein schlimmer Zeitdieb. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich muss mich da mal wieder in den Griff kriegen. Es geht um nichts Geringeres als um die Weltherrschaft, ist klar. Na, unter dem fangen wir an. Wie heißt denn das? Das Spiel. Man muss so Civ 6. Man muss so Dinge, ne, eine Welt besiedeln halt. Ja, das ist ganz schlimm. Kann ich nur allen davon abraten. Jetzt kostet es wieder zum Glück einen Haufen Geld. Bitte? Hast du wieder mal Computer gespielt? Habe ich mal in der Computer gespielt, habe ich völlig bescheuert. In der Corona-Zeit. Ja. Das letzte Mal hast am Ende, am Ausgang der Corona-Zeit. Das letzte Mal hast du mir erzählt, dass du eine 84-folgige Serie geguckt hast oder so. oder? 84, warte, habe ich mir das richtig gemerkt? Oder 48? Nee. 48. Ja, 4 mal 10. 40. Ich meine, da wird der eine oder die andere drüber lachen. Das sind keine zwei Tage. Mein Gott. Aber nicht, wenn man 7:24 schlafen muss. Naja, muss man ja nicht. Und zwar auch so viel Zeit, aber langsam muss ich meinen Rhythmus wieder mal umstellen. Habe ich jetzt versucht. Das geht doch ganz gut, finde ich. Aber es ist noch Luft nach oben. Die Kneipen haben ja wieder offen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Da müssen wir uns gar nicht mehr hier am Stammtisch treffen, wenn das real machen. Nee, wir haben uns doch letztens schon schön getroffen zum Skatspiel, ne? Das war doch jeder mit seinem eigenen Blatt, Mundschutz. Jeder mit seinen eigenen 10 Lieblingskarten, 8 Lieblingskarten. Ja, so durch den Mundschutz durchgenuschelt. Hab's weg. Ich hab nicht. Du hast doch nie was. Wie der gegen mir gegenüber sitzt, hat auch nie was. Es sei denn, das letzte Spiel. Nie rot. Nie rot. Ich weiß. Ihr merkt, wir schwelgen in Erinnerung und keiner von euch weiß, um was es geht. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Das macht ihr könnt nichts. Gerne uns fragen und dann erklären wir es auch. Will aber du, fragt niemand. Du, nee, willst nicht. Du ihr mal ein Lied spielen? Ich will wir haben überhaupt noch nicht spielen. Viel. Wir haben überhaupt noch nicht so viel gespielt heute. Wir spielen nie viel, Kevich. Ja, aber heute haben wir besonders nicht viel gespielt. Heute haben wir ganz besonders nicht viel gespielt. Und ich dachte, ich finde gar keine Worte heute, aber irgendwie ist mir das auch nicht so richtig gegeben. Hä? Keine Worte finden? Ich bin heute so ausgeknüllt irgendwie. Wir sind lang Kack darin. Was ist Kack darin? Eigentlich ein schön darin bei mir. Aber eben. Das so ist manchmal, dann setzt man sich hin, kommt ein bisschen zur Ruhe. Dafür ist so ein Stammtisch gedacht. Intellektuellen. Er zeigt die Liebe der Intellektuellen. Ne, das ist doch ein Stammtisch so gedacht. Und er zeigt es zum letzten Mal groß in dem Buch Montauk. Ja. Das ist ein... Welches Buch? Montauk. Mondrock oder Montrock? So, jetzt gucken wir mal, wie was passiert. Wie früher in der Schule. Kleiner Song von mir, aber sieht nicht so aus. Ja? Na warte, es geht gleich los. Das weiß ich nicht. Doch. Aha. Aha. Geht los. Wollen wir mitsingen? Nö. Ich hoffe, das kann jemand besser als wir. Ach, es ist tatsächlich zu mitsingen. Right. Ich hätte es aber gerne gesungen. Ja, dann sing's doch. The world is black, the world is white. Gesungen das gehabt. Doch, das stimmt doch gar nicht. Es muss der Tree Dog Night sein, wo das, du draufklicken musst. Ich gucke jetzt mal, ob das wirklich so ist. Aber gut, lass mal, das klingt gut. Aber es passt nicht ins Konzept heute. Doch, jetzt. The ink is black, the page is white. Together we learn to read and write. A child is black, a child is white. The whole world looks upon the sight. A beautiful sight. Yeah. so ein Mitklatschding, wa? Ja. Meine Herren. Meine Herren, so wo waren wir stehen geblieben? Fußball, ja? Auf jeden Fall haben wir das früher in der Schule gesungen. Ja. Ne? Ich auch beim Herrn Illing. Bei Herrn Zöbisch. Beim Herrn Illing? Na gut. Aber falsch. Wir waren in verschiedenen Schulen, oder? Ach, ich wollte dich eh was fragen. Ja, was denn? Ich kam letztes Mal auf Randsportarten, weil ja keine Sportarten mehr. Weil es gab ja keinen Sport mehr außer Online-Schach. Mhm. Und da habe ich mir erst habe ich mir Kunstradfahren angeguckt. Mhm. Okay. Ich glaube, weil meine Mutter das mal gemacht hat früher. Dann habe ich mir Radball angeguckt. Radball, und da dachte ich, dass es früher im Altenburger Land eine sehr gute Mannschaft gab. Ja, Langläufer Niederrhein. Und dann habe ich nachgeguckt und ich dachte nicht, dass es lang. Ich dachte, es wäre Ziegelheim oder so gewesen. Aber jetzt ist es Langläufer Niederrhein. Aber ich dachte, früher war es Ziegelheim. Oder Ehrenhain. Alle, merkwürdigerweise war das im Altenburger Land ein bisschen verbreitet. Das gab es auch in Ehrenhain, ja, in Ziegelheim, genau, in Niederrhein, da wurde Radball. Und eine von den Teams war, glaube ich, Bundesliga oder zweite Bundesliga damals sogar. Ziegelheim, glaube ich. Das kann sein, dass Ziegelheim auch mal weiter vorne war. Das ist alles möglich. Weil hier der Knaut Kleberger SC, ja, aus Knaut Kneberg, ja, die spielen sogar Bundesliga. Ja. Ja, da kann man es schnell weit bringen. Aber das schönere Sportart war eigentlich das Kunstradfahren. Ja. Mit zwei Fahrrädern auch manchmal. Ja, und dann gibt es auch als Duett. Mhm. Und hinterher habe ich mir dann noch angeguckt, Motoball, auch wegen dem MC Jarmen. Mhm. Das ist ja ein total bescheuerter Sport. Ja. Na klar. Na, aber da wird ja nicht, da klemmt den Ball irgendwie vorne zwischen Rad, ja, und fahren da hin und her. Also gerade beim SC Jarmen, MC Jarmen, das hat überhaupt keine Qualität, aber dann habe ich dann noch irgendein Europameisterschafts-Endspiel, okay, Deutschland-Russland angeguckt. Das war dann schon okay, aber da hat es geschifft wie Sau. Das war Wahnsinn. Motorball. Wie? Das ist schon krass, oder? Es gibt so viele Disziplinen mit Speedway fahren. Ja, okay, das ist ja noch irgendwie verbreitet, oder? Ja. Eisspeedway. Ja, gibt schon Länder. Tschechien, ja. Polen, Russland, Finnland, Ukraine. Alles schöne Länder. Finnland, da brauchen wir nur ein Kursbuch, wenn man hin will. Weil das nützt alles nicht. Ja, kann man aber auch sich informieren. Ruft man mal bei der Rabahn, wie hießen die? Rabahn. Wo der Depp da mal gearbeitet hat? Weiß ich nicht. Bahnkontor Schöneberg. Bahnkontor Schöneberg. Das klingt ein bisschen wie Barbara Schöneberg. Da hat die ihren Namen her, oder was? Bahnkontor Schöneberg. Bahn. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ich habe schon mal Karten dort auch gekauft. Die suchen dir alles. Die besorgen dir Zugfahrkarten. Meist nach Ostdeutschland, wenn du irgendwo hin willst. Okay. Günstig und schnell. Das kann ja sein. Osteuropa. Okay, Bahnkontor Schöneberg. Das geht online? Gibt es noch. Ja, kannst du anrufen. Kannst du anrufen. Die besorgen dir Zugfahrkarten. Ja, du sagst halt, ich will da und da nach. Mit dem Fahrrad mitnehmen nach, ja, nach Aserbaidschan, ja, und dann suchen die dir was raus. Ach, schön. Bahnkontor Schöneberg, das muss man sich mal merken. Ja. So eine richtige Zugreise, so eine längere. Das wird, ich habe das nämlich nach Polen, als wir danach in die reizen. Klar. Mhm. Ich habe auch letztens mal geguckt, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, auf Vladivostok. Das ist so relativ. Das ist ja ganz weit draußen. Mhm. Aber es ist die Endhaltestelle von der Transsib. Und da ist man in 8 Tagen schnell dort. Aber gibt es unterwegs auch noch einen Abzweig? Die geht ja durch bis China. Ja, es gibt natürlich auch die Baikal-Amur-Magistrale, die, mhm, geht da ab. Und es gibt einen Abzweig ab Irkutsk, glaube ich, mhm, von Gleis 3, mhm, dienstags 9.24 Uhr, mhm, durch Ulaanbaatar nach Peking. Beijing. Gut, auch nicht schlecht. Ja, nicht von Irkutsk, glaube ich, schon in Omsk. Okay, in Omsk. Aber da habe ich gemerkt, dass mir so eine Zugreise, glaube ich, nicht Zug sagt. Weil also man sitzt die ganze Zeit im Zug. Das ist aber auch okay. Also man kann ja lesen zum Beispiel gute Bücher hier von Sascha Son oder wie hieß er? Stanisic. Sascha Stanisic kann man oder von Marcel Reich-Ranitzky empfohlene Bücher nochmal lesen. Das geht immer. Ja, aber da brauche ich ja nicht nach. Da kann ich doch hier nach Altenburg fahren und zurück. Aber da bist du doch mit dem Buch nicht durch. Da fahre ich halt ein paar Mal. Ah, das ist ja richtig langweilig, immer dieselbe Strecke fahren. Da guckst du aber ans wenn Buch. Du jetzt zum Beispiel mal an Bosporus willst, ne? Und nach Istanbul, kannst du doch herrlich, da gehst du zu Habibi vorher, der besorgt dir Tickets für Fenerbahce, da kannst du sofort hin. Der besorgt dir keine Karten für Fenerbahce. Beschickt das? Nee, doch, theoretisch für Fener, aber gibt's ja keine. Oder? Aktuell nicht, ne, aber wenn du welche brauchst, könnte der dir die besorgen. Mhm. Und dann fährst du mal mit dem Zug dorthin, Groundhopping-mäßig? Ich bin schon mal mit dem Zug bis nach Istanbul gefahren. Ach du Schwindler, Interrail Anfang der 90er oder was? Mhm. Nee, Ende der 90er. Ende der 90er. Wir hatten die Zone Italien, Griechenland, Türkei. Okay. Und nach einigen Kapriolen, als wir nur wir wollten nachts kein Geld ausgeben und sind nachts Zug gefahren, sozusagen. Mhm. Und es ging aber nicht zu schlafen, beziehungsweise fürs Übernachten gehen Geld ausgeben. Die Zugstrecken waren zu kurz. Mhm. Und da ging es erste Nacht von Florenz nach Sizilien, zweite Nacht wieder hoch nach Neapel. Ja, habt ihr mal lange Strecken da versucht, ja. Damit du schlafen kannst. Ja. Na Quatsch. Ja. Ein Pfeffer. Und du kannst ja auch nicht schlafen in so einem Zug. Kannst nicht. Hast ja immer Angst um deinen Rucksack. Dann eskaliert es in der Gruppe. Ja. Die anderen wollten weitermachen in dieser Tour. Ja. Wieder runter nach Sizilien. Immer hoch, runter. Oder was? Ein Tag in Sizilien. Schön in Syrakus. Mhm. Geschwitzt und dann wieder hoch. Also das stelle ich mir natürlich total nervig vor. Nee, aber dann waren wir auf der Fähre nach Korfu. Die Fähre war eben begriffen. Oh. Schön. Dann haben wir dort kurz Rast gemacht, dann nach Igoumenitsa aufs Festland. Da war ich auch schon mal. Und von dort fährt natürlich kein Zug, weil in Griechenland gibt es nicht viel Zug. Da auch wenig. Na, immer quer um, immer runter und immer auf der Peloponnes rundherum. Kommst nach Thessaloniki, kannst du fahren. Ja, genau. Wir sind dann mit dem Bus zu der Strecke, die nach Athen-Thessaloniki macht. Mhm. Aber schon in dem Willen, wir wollten nicht nach Thessaloniki, wir wollten nach Istanbul. Ja. Und dann sind wir schön nach Istanbul gezuckelt. Schön. Da wollte ich auch mal hin. Da rufe ich mal beim Bahnkontor Schöneberg an. Bahnkontor, Barbara Schöneberg. Das muss ich hoffe, das heißt Bahnkontor, aber irgendwas mit Bahn und Schöneberg. Schöneberg ist so ein Stadtteil, oder? Stadtteilchen. Hm? Bahn. Da hat Depp da gearbeitet? Hm? Hat Karten verkauft oder was? Hm? Wurde das so rausgesucht? Da waren zwei Leute, denen hat es gehört, glaube ich. Das ist ja geil. Und Depp da hatte da ein paar Stunden zur Arbeit. Mal damals. Den muss ich auch mal grüßen. Er wird nicht zuhören, aber dem. Warum hört denn der nicht mehr zu? Keine Ahnung. Weggezogen. Das Dorf. Da wohnte noch ein Dorfstraße 9 oder was war das? Dorfstraße 27. 27, ne, immerhin. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Die Dorfstraße 27. Da hat er nie hier gewohnt. Hat immer in Berlin gewohnt. Er wohnt, glaube ich, in Cottbus jetzt. Ich wollte gerade sagen, ne, war der Cottbus-Fan. War Cottbus, ja. Cottbusser. Und jetzt wohnt er. Alles klar. Gut. Schon lange nicht mehr gesehen. Da könnt ihr auch mal wieder vorbeikommen, aber gucken wir mal. Der nochmal vorbeikommt. Oh, ich spüre schon wieder alle. Wahnsinn, ey. So, naja, Meisterschaft hat sich auch erledigt, wa? Du hast mir ja nur schon gratuliert. Hab ich. Hast du schon, ne? Guck mal. Weißt du, wann das letzte Spiel ist dann? Das müsste doch eigentlich genau mit dem Wochenende zusammenfallen, vielleicht, wenn es gut läuft. Wie das letzte Spiel? Ja, wann kann man denn höchstens Bundesliga-Meister werden dieses Jahr? Weißt du nicht, ja? Kommt drauf an. Jetzt haben sie wie viele Punkte Vorsprung? Achte. Sieben. Ich meine sieben. Sieben, das heißt frühestens am drittletzten Spieltag, wenn es so bleibt. Aber ich, drittletzte ja Spieltag ist gegen Bremen, habe ich schon geguckt, ach, weil ich gehofft habe, dass Bayern vielleicht schon vorher Meister würde. Aber die sind ja so verfressen. Wer ist verfressen? Bremen. Die Spieler. Bremen auch. Verfressen? Da weiß ich, ehrlich gesagt, wollen ja jedes Spiel gewinnen. Ach so, meinst du das jetzt? So meinst du das. Gierig. gierig verfressen, goldenes Steak, bla bla bla. Ja, ja, da, goldenes, blattgoldenes Steak. Kein Rotz. Oh, habe ich geguckt, ne? Geschmack zu tun. Habe ja. ich geguckt. Ja, kann sein, aber ich denke, keine Ahnung. Wird Dortmund alles gewinnen? Wird Leipzig alles gewinnen bis dahin? Na, Leipzig definitiv nicht mehr. Das wird schon nicht ich meine, dass es dann am drittletzten Spieltag schon sicher ist, sonst ist es ja vorher schon sicher. Das meine ich doch. Darum geht's doch. Darum geht's doch. Da müsst ihr eigentlich nur noch mal Demut verlieren und du, dann. Du hättest gerne, dass es am 20. schon klar ist. Das wäre schön. Da machst du mal Bier auf oder was? Da kommen wir, nee, kommen wir so, dass also mein bayerischer Nachwuchs. Ah, ah weißt du, da kann man. Der ist wohl Nürnberg-Fan oder was? Nee, nee. Von dem hast du wohl den Spleen? Nee, ach, schon vorher. Er hat es ja aus regionaler Zugehörigkeit gemacht. Der? Ja, aber ob das jetzt noch so ist, weiß ich auch nicht. So, na, aber 60er, der wohnt nicht in München, oder? Nö. Noch 50 Kilometer weg, nö, war schon. Würzburg. FC. Nicht G60. Was haben wir da noch? Ulm? Da gibt es viel. Würzburg spielt dritte Liga, die steigen vielleicht auf. Mhm. Bayreuth spielt Regionalliga, die waren die schon nicht schlecht. Regensburg, Jan? Der Jan. Aber Regensburg ist doch. Was? Das Radio hier draußen ist laut. Ich habe mich jetzt übelst. Mich, du hast dich selber rückgekoppelt oder was? Hat einer meinen Namen, hat einer meinen Namen gerufen. Ich Jan. Ich habe sowieso Angst vor dem Zumachen heute. Ja. Müssen wir ja alle, auf alles aufpassen. Ja, krieg wer schaltet denn die Rechner dann aus? Du. Okay, sie Stecker. Aber wir, dort drüben darf man nicht, da ist die Automation dran. Automatisierung und Propaganda. Naja, bitte. Automation? Na, die. Die Sendungsübernahme. Sendungsautomation, damit nach uns ordnungsgemäß 24-Stunden-Stream kommen kann. Bei einem fremden Fahrer mit dem Auto gesessen. Fremder Fahrer? Ja, so ein professioneller Personenbeförderer. Da habe ich im Auto neben ihm gesessen. Alexander? Nee. Und da lief er tatsächlich so, es war gegen 18 Uhr, lief Apollo, das war noch vor 18 Uhr, lief Apollo, 99,2 Megahertz. So, und da hatte ich mir schon überlegt, na, wenn er das jetzt durchhört, da sagst du mal zum Schluss Bescheid, dass er nur noch 2 Stunden durchhalten muss. Aber er hat sofort umgeschaltet, oder also was? Er ist auch irgendein Quatsch umgestellt. Sofort wurde die Musik noch schlechter. Oh, es war ganz schlimm. Letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast. Das weiß ich auch nicht. Es war 25 Jahre Radio Blau. Ja, das habe ich jetzt, ja, mitgekriegt habe ich das. Dann gab es eine Sendung. Habe ich das schon erzählt, ne? Gab es ganz viele Sendungen so mit der Geschichte. Und mir fiel dann aber noch auf, dass ja früher Uldi FM da auf der Frequenz lief. Es war ja, Apollo gibt es ja nicht schon immer. Hieß es nicht Uldi FM? Uldi FM sagten wir erstmal nicht. Echt nicht? Die haben so ganz neue, moderne Musik gespielt. Ach nee. Uldis. Uldis? Aha. Aber im Prinzip das Gleiche wie Apollo. Oder? Die hatten 2 CDs, die haben sie durch, also so eine 40-Lieder-CDs, die haben sie durchspielen lassen. Immer und wieder? Also gefühlt ja. Aber da muss es doch Redakteure geben, die sowas vorbereiten. Nee, die hatten eine Automation. Mit Zufall. Und keine Sprachbeiträge, nur Jingles reingezimmert. Weiß ich nicht mehr. Hatten die nicht. Kein Live, nicht. Gar nicht. Diese Leitung gehörten doch irgendwie mal. Also diese Sendungsleitung, die haben die dann nicht freigegeben, so in der RTL-Gruppe oder so. Und die haben dann irgendwie sich Sender ausgedacht, nur dass die Frequenzen bespielen sozusagen. Naja. Beleiern. Na, dass keine Konkurrenz auf anderen Frequenzen entstehen kann, haben die, dachte ich, so rum wäre das. Ja, na, im Prinzip. Weggekurft, aber. Ja, na, war durch. Auf jeden Fall interessant. Herzlichen Glückwunsch, dir auch noch nachträglich. Ja, auch dir. Ach, ich mir auch. Die Hälfte davon haben wir ja mindestens mitgemacht, oder? Mindestens, also ich denke fast mehr. Wann war denn die Sendezeitserweiterung? 14 hatten wir doch. Hat man nicht 15-Jähriges letztes Jahr gefeiert? Wir hatten 15-Jähriges und danach hatten wir gleich 200. Sendung. Mag sein, dann muss es 2005 oder 2004 losgegangen sein. Naja, bitte. 2004, glaube ich, naja, bei uns. Aber dann ein bisschen mehr als 15, ne? Uiuiui. Uiuiui. Und die Lieder sind immer die gleichen. Immer noch, nach wie vor. Ich freue mich total. Hast du noch ein schönes oder was? Ich habe noch schöne. Ich habe vorhin extra noch mal gesucht. Mal, da kann ich mir dann noch ein Bier holen in der Zeit. Ist da herrlich. Ich habe... Ja, ein Lied. wollte eigentlich, ach so, der ist auf dem anderen. Finlay Quay. Erstmal habe ich gedacht, Aretha Franklin, mit geht Respekt. Immer. Das geht immer. Ach, das, und dann habe ich mir gesagt, Respekt haben wir ja alle. Wir machen hier das andere. Tink, Tink. Tink, geht auch. Tink. Tink. Tink. Tink. Mit? Oder heißt das Lied? Das Lied heißt Tink. Ah. Wie das Festival, nee. Das spielen wir jetzt. Aretha Franklin. Genau. Denk mal nach. Respekt. Ich denke, Think. Ja. Hab mich extra dumm angestellt. Naja, damit sie schön groß werden. Ja, wir hatten einen kleinen Exkurs in meinen Garten. Schöne Grüße in meinen Garten. Ja, immer wieder gerne. Und da fällt mir ein, ich war mal hier am Heinz hier gegenüber, beziehungsweise am Schwan, ja, oder wie die ganzen Gaststätten heißen, die man nicht nennen darf hier. Ja. Da gibt es auch die Krummbirne. Krummbiene. Krummbirne. Krummbiene habe ich gesehen, aber ist egal. Gibt so Kartoffeln mit Kartoffeln Backkartoffeln. Schmiert dazu. Na genau. Ich dachte, das würde Krummbirne heißen bei manchen. Ich weiß die, auch. Der Erdäppel sozusagen. Na, ist egal. Da habe ich mich immer Da habe ich aus Spaß mal gefragt, ich war einmal dort. Komm mit Ella sogar. Ja. Wo haben Sie denn die großen Kartoffeln her? Ne? Und da hat die gesagt, oh, die kriegen wir direkt aus dem Altenburger Land. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ein regionales Produkt. Ein regionales Wohl, das sind die dümmsten Bauern da immer. Ob jemand zuhört, der nicht weiß, dass wir Beete aus dem Altenburger Land sind. Das würde mich jetzt schon ja, jetzt wissen Sie es. Ne? Wo ich in der Kindheit auch, Kartoffeln hatte ich auch einiges zu tun. Habt ihr Kartoffeln geklaut? Gestoppelt? Also, verschiedenes. Kartoffeln im Garten selber gemacht. Ne? Sowieso selber, hat ja jeder gezogen. Dann Kartoffeln gestoppelt auch. Das war ja nicht Rischmausen. Das war ja nach den Nachlesen. Bis in einem gewissen Umfang. Kartoffeln ins Lagerfeuer gepfeffert. So, damit man die dann noch schön abholen konnte. Ne? Hm. Aber auch irgendwie Kartoffeln. Jetzt lass mich mal überlegen. Nee, das war Rüben hacken. Rüben verziehen. Nee, das war gar nicht mit den Kartoffeln. Das war schon vollautomatisiert. Genau. Rüben verziehen und Tabak ernten. Meine Erfahrung mit Kartoffeln, ne? Deine Erfahrung mit Kartoffeln sind Rüben verziehen und Tabak ernten. Genau. Und dann wurden die immer geliefert im Herbst. Der Einkellerungskartoffeln. Deputat. Nee, es war kein Deputat. Es hat ja keiner auf der LBG gearbeitet. Aber bei uns? Ja, ein Deputat. Ja, siehst du. Meine Mutter war doch Großbauer, nee, Genossenschaftsbäuerin. Ja, da musste man halt ein bisschen was bezahlen dafür. Und da kam aber eben 2 Zentner Kartoffeln oder was weiß ich. 2 Zentner. Nee, das ist jetzt nicht viel. Nee, das sind 100 Kilo. Das ist nicht viel. Weniger als 100 Zentner Kohlen. Da wurde immer erst so weißes Pulver mit drauf gepfeffert, damit die nicht anfingen zu keimen. Echt? Aber eigentlich hat es so gereicht, wenn die in der Kartoffel, wie nannte sich das? Stieche. Kartoffelstieche, wenn es dunkel blieb. Ja, dunkel. Dunkel. Ist ja am dunkel und kühl. Na, war alles da. Heutzutage hat man kaum noch so kalte. Also in diesen Häusern, wo ich wohne, also all die Häuser, in denen ich wohne. Da ist nicht so richtig kühl. Ich meine, 20 Meter Vorhang vor die Fenster ziehe. Ja. Da ist kein richtig kühler. Aber da kannst du die Keller sind nicht mehr. Aber kühl. Kartoffeln haben wir auch. Haben wir nicht uns liefern lassen, glaube ich. Wir hatten genug für uns selber, glaube ich. Mal ein bisschen Frühkartoffeln, wenn die noch nicht fertig waren. Nö, wir haben auch für den Winter, die Kartoffeln, die wurden bei uns wirklich nur für den Frühjahr, Sommer so frische die Kartoffeln. Die wurden bei euch auch angebaut. Was angebaut? Na, feldmäßig. Ja, ne, klar. Na, bei uns kann ich mich nicht so richtig erinnern. Bei euch gab es nur Mais, oder was? Nee, viel Rüben. Rüben. Ja, wirklich viel Rüben. Das ging alles nach Zeitz, glaube ich, in die Zuckerfabrik. Ja, ja. Gab es nicht früher in Rositz auch mal eine Zuckerfabrik sogar? Eine Teerfabrik? Ja, Teer auch. Teer und Zucker, schwarz und weiß. See? Also raffiniert. Raffiniert. The sugar is white. Raffiniert. Ja, 2 Raffinerien. Na genau. Und Rüben hacken war ich Pflicht von der Schule, nee, von meiner Mutter aus. Nicht. Da gab es keine Geld. Nee, doch, die musste als Mitarbeiterin. Ja, kriegst du dich so und so viel Hektar zugewiesen? Aber das hast du doch dann, da konntest du dich auch freikaufen davon, indem du jemanden das hast machen lassen. Ja, freikaufen. Aber man konnte es auch, glaube ich, machen, um Geld zu verdienen, glaube ich. Ich habe da, ne? Taschengeld damit verdienen, na klar. Du, mit der Klasse haben wir das mal so gemacht, für die Klassenkasse, ja. Aber mit der Mutti müsst ihr auch. So einfach. Aber man hat ja auch nicht so richtig drauf Acht gegeben. Die Mutti hat sich das Geld eingesteckt und du hast davon. Ja, man hat schon gehackt, aber ob da mal eine Rübe dabei war oder nicht. Nachmittags um 3 bis es dunkel wurde, durchgehackt. Oder was? In praller Sonne. In praller Sonne. Und die Reihen waren ja damals nicht 100, nicht 200, die waren 800 Meter lang oder irgendwie sowas. Heute noch wahrscheinlich. Da war der Hektar Kindern noch doppelt so groß. Da hat man zwar ein paar Hektar, aber es waren nur 3 Reihen. Und der Staub immer, oh, der Dreck überall. Mit dem Fahrrad da schön hingefahren. Mm. Ja, herrlich. Nichts zu ich trinken mehr. Erst jetzt am Wochenende die neue Hacke ausprobiert und bin genau so zwischen den Bohnen lang. Oh. Erbsen. Oh, das Erbsen. Da ist aber ordentlich ausgedünnt. Nee, nicht zwischen den Pflanzen, sondern zwischen den Reihen. Ach so. Zwischen den Erbsreihen oder was? Erbsgelb. Erbspüree. So, ich probiere mal dein Starkbier. Probiere mal das Starkbier. Malzig-rüstig, das klingt aber nicht so, als ob es mir schmecken könnte. Das weiß ich nicht, wenn dir das nicht schmeckt. Sascha. Was? Das ist doch ein dunkles Bier. In den 50 Jahren, die ich in Deutschland bin, ein bisschen mehr als 50, hintereinander weg. Meine Jugend habe ich auch in Deutschland, in Berlin erlebt. Ich habe in diesen vielen Jahren viele Literaturpreise bekommen. Sehr viele, darunter auch die höchsten, wie den Goethe-Preis, den Thomas-Mann-Preis und einige andere. Und ich habe immer gedankt für diese Preise, wie es sich gehört. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede, es hat mir keine Schwierigkeiten bereitet, für die Preise zu danken. Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Ich muss auf den Preis, den ich erhalten habe, irgendwie reagieren. Und der Intendant Schächter sagte mir, bitte, bitte, bitte nicht zu hart. Ja, in der Tat, ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich hätte das, werden Sie denken und sagen, früher erklären sollen. Natürlich, aber ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet, was ich hier erleben werde. Ich gehöre nicht in dieser Reihe der heute, vielleicht sehr zu Recht, preisgekrönten. Wäre der Preis mit Geld verbunden, hätte ich das Geld zurückgegeben. Aber er ist ja nicht mit Geld verbunden. Ich kann nur diesen Gegenstand, der hier verschiedenen Leuten überreicht wurde, von mir werfen oder jemandem vor die Füße werfen. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste. Es gibt ja... Da kann man nur hoffen, dass es mit unserer Sendung nicht allen Leuten noch so geht. Aber das war doch mal ehrlich einfach, oder? So, ich finde es schlimm, dass ich das hier 4 Stunden lang erleben musste. Deutscher Fernsehpreis, ne? 2008. Für sein Lebenswerk. Mhm. Die ganzen Fernsehfuzzis. Oh, guck mal, meine Lieblingsschauspielerin. Da wird noch geklatscht. Manche haben auch eine Träne im Auge, ne? Was macht denn der da? Was macht denn der? Ich wollte den schon immer haben. Ach, naja. Hätte er doch mir gegeben. Naja. Gut. Haben wir auch noch sein berühmtestes Zitat gehört. Stimmt, hat er denn nicht doch noch genommen? Nee. Als ihm Thomas Gottschalk ihn dann persönlich vorbeigebracht hat? Nee, hat er nicht. Okay. Hat er nicht. Aber er hat eine Stunde, glaube ich, eine Stunde Sendezeit. Gottschalk wollte dann wieder irgendwie eine Sendung draus machen als ja, genau. Papst. So was war doch, irgendwie ja. Mit den Programmchefs und ihm und Marcel und ja, da war ja Marcel Reich-Ranitzky auch schon in einem Alter, wo man sich so jemanden nicht antun muss. Wenn man ihn unbedingt im Fernsehen haben will, dann muss man da hingehen und mit einer Tasse Kaffee irgendwie und setzt sich mit zu ihm im Garten, aber da zerrt man den doch nicht zu sowas noch hin. Das war da Quatsch. Naja, aber er hat ja selber diese Öffentlichkeit gesucht, mehr oder weniger. Ja, aber zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Ja, gut. So, natürlich hat er, war eine Person der Öffentlichkeit, hat sie auch selber gesucht, das ist ja alles richtig. Hat aber auch. Würdest du denn einen Radiopreis annehmen? Na, wenn es kein Geld dafür gibt, nicht. Das ist klar. Da brauche ich den nicht. Was gibt es denn für Radiopreise? Dann tue ich den... Goldenes Radio oder... Ich weiß es gar nicht. Goldenes Mikrofon, goldene Mikrofontüte. Bester Podcast. Aber wir haben ja keinen Podcast. Ja, sowas haben wir nicht. Deutscher Radiopreis. Echo? Echo? Den gibt es nicht mehr, oder? Nee, den gibt es doch nicht mehr. Das war da irgendwie... Och. Sascha! Was denn nur? Das knistert. Ach so, das knistert, ja. Das knistert in meinem Ohr. Hallo? Aber klar kann man uns nicht gut hören, weil der so eine Tüte vorm Mikro steht. Da bin ich mir unsicher. Auch Marcel Reich-Ranitzky, der hatte keine Tüte vorm Mund, war trotzdem nicht. Spricht es lauter, wenn man in die Tüte hinten reinspricht? Ich weiß, wie es geht. Vielleicht können wir beim nächsten Mal schon ohne Tüte sprechen. Ne? Wir sind ja die Letzten, die jetzt hier in dieses Mikrofon reinsprechen. Spricht niemand rein. Na, deswegen sage ich doch. Na, aber wie lange hält denn dein eventuell vorhandener Virus am Mikrofon fest? In wie äußert sich denn die Die Festhalte? Die Virologinnen und Virologen. Aber das Ding ist doch so, wenn du das Mikrofon nicht nehmen wir mal an, ich gebe jetzt Körperflüssigkeit von mir und die landet in dieser Mikrofonhülle drin. Mhm. Wie soll denn der Nächste die aufnehmen? Der Nächste? Indem er mit der Hand das Mikrofon anfasst, indem er es ableckt. Ja. Aber die Aerosolwolken sind bis morgen früh weg. Weiß ich nicht. Ich bin ja auch kein Virologe. Wir lüften ja auch. Da bin ich auch ganz froh drüber, dass ich gerade keiner bin. Ich bin eigentlich nicht froh drüber. Da ist man plötzlich in der Bild-Zeitung drin. Ich wäre gerne Virologe. Hort der Wissenschaft ist, als Hort der Wissenschaft bekannt ist. Ach, über ist. Bild-Zeitung will ich nicht reden. Machst du nicht, ja? Ja, aber da gibt es jetzt auf immer einen, jetzt rede ich doch drüber. Ne? Da gibt es einen Aufschrei, dass sie auf immer unseriös werden. Und dass die boykottiert werden müsste. Kann ich nicht ernst nehmen, so eine Aktion. Ja, klingt bescheuert, ne? Irgendwie. Aber der Herr Drosten hat sich wohl trotzdem verrechnet. Ja, na, aber das ist ja auch normal, was jetzt verrechnet, ne? Vielleicht einen falschen Ansatz gewählt. Aber ich denke, dass Wissenschaft genauso funktioniert. Du stellst eine Theorie auf, ne, machst Fakten dazu und das dann Wissenschaftler untereinander, das wird dann halt von anderen geprüft und dann stimmt es halt nicht. Und da verwirfst du es wieder, dann ist es halt falsch und dann, das ist doch keine Nein. Gründest doch keine neuen Glaubenssätze. Nein, die sage ich ja auch gar nicht. Und dass jetzt natürlich alles schnell gehen muss oder geht, ist ja auch klar, dass man nichts richtig prüft oder nicht ganz gut prüft, wie es früher geprüft wurde, was man veröffentlicht. Ja, und wenn da halt diese These eben oder diese Facharbeit falsch ist, ne, dann ist sie eben falsch und dann wird neu gemacht. Ob es falsch ist, ist er gar nicht. Also nur die Zahlen wurden haben Statistiker gesagt, dass man die anders hätte auswerten müssen. Ansatz gewählt irgendwie, was weiß ich. Können sie auch machen, ist ja auch gut so. Und dann macht er das halt mit einem anderen Ansatz und kommt zu einem anderen Ergebnis und dann sind wir wieder schlauer. Darum geht's doch. Das ist doch genauso funktioniert der Wissenschaft. Ja, ich bin ja auch das nicht kann man so. Ihm doch nicht vorwerfen. Ich bin ja auch nicht so. Oder deswegen sein alles, was er bisher gemacht hat oder irgendwie so. Ne? Deswegen, ja, also wir, naja, gut. Ihr wisst, was wir meinen. Prost. Prost, Sascha. Mhm. Was trinken wir denn heute? Storchenpilz aus der Brauerei Schleicher. Aha. Das wurde wahrscheinlich auch nur wegen des Namens hier gekauft. Schmeckt wie dunkles Bier. Geschäftsführer mit Nachnamen Schmidtchen. Ist klar. Mit Vornamen. Vorname Schmidtchen. Sitzt einer auf dem Fass, aber das ist nicht der Teufel. Und da saß er auf dem Weinfass, oder? Du auf dem Fass. Geht's dem Wirt langsam wieder gut dort? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht dem sagen. Dem ging es ja so schlecht, hattest du mir erzählt. Ja, zumindest hat er das gesagt. Kaltenbrunn im Itzgrund. Itzgrund. Wo ist denn das nur zum Henker? Na, Kaltenbrunn. 96274. Das ist also Thüringen oder Bayern? Bayern. Wie wär's denn mal mit einem regionalen Bier? Wahrscheinlich Franken. Aber es ist Itz, an der Itz. An der Itz. Na, aus dem Itzgrund an der Itz. Was steht denn hier noch? Gwyneth Paltrow aus Gwyneth an der Paltrow. Itzgrund. Du meinst Sydney Rom oder was? Sowas. New York, Rio, Tokio. Gwyneth Paltrow. Das hatte die berühmte Zeitung auch mal in Klammern dann für Ossis noch so eine Aussprachehilfe beigefügt. Echt? Mhm. Da stand ihr Name dort und in Klammern spricht Gwyneth Paltrow. Gwyneth? Gwyneth? Wie dieses Bier. Das Bier ist aber auch so. Gwyneth Paltrow. Gwyneth an der Paltrow. Kannst du mal hier Radio Blau die Seite anmachen? Ich weiß gar nicht, was. Die nachfolgende Sendung hat sich mehrmals geändert. Ach so, du weißt gar nicht, was jetzt kommt. David. Oh Mist. Gibt's schon länger mal? Scheiße. Was denn? Inkognito-Modus. Na, Inkognito ist doch gut. Habe ich es durchgeschrieben? Da habe ich dich inkognito erwischt. In flagranti cognito. Weil unsere Sendung ist ja nun schon wieder fast vorbei und wir müssen heute auf... Sowas hier, oder was? Ja, drücke mal drauf. Ja, Sendungen. Bestimmt bloß nicht vorgestellt, das war wieder falsch. Ah, kriege oben auf heute die Mitte. Dienstag, 2.6. Doch, pass auf hier. Stammtisch von Herrn Krause seiner Frau, danach kommt Black Lives Matter, eine Sondersendung, weil der Tag heute ist, vermutlich. Aus aktuellem Anlass senden wir einen Beitrag zur Critical Whiteness und einen Bericht, wie Rassismus im Alltag erlebt wird. Also dranbleiben unbedingt. Nochmal was Vernünftiges hören heute. Oder? Wir hören es auch. Wir hören es bestimmt auch. Ist klar, jetzt haben wir noch. So, bis, wie viel in 209. Sendung dann? Sechste. Siebte. Ich weiß nicht, wann ich da bin in 4 Wochen. Wann ist das denn? Na, 4 Wochen. Heute ist der 2., dann ist es der 30. Im Juni noch. Da bin ich in der Flittertage. Ja. Echt? Ja. 5 Tage und 5 Tage. Na, mal sehen, was wir machen. Mal gucken, aber vielleicht breche ich die ja vorher. Ja. Ist ja nicht. Vielleicht ist es ja gar nicht so schön. Ach, doch. Nee, ich glaube, wir kommen am 30. wieder. Das wäre schön. Heute ist doch der 2., oder? Ich habe kein Jahr, steht doch da. Und plus, morgen, du hast doch die Brille auf. Und plus 28, Matti, kommt der Dienst erstmal wieder. Hast du das ganz vielleicht so gemerkt? Ich habe mir das. Wochentage sind bei dir egal. Völlig Mumpe. Interessieren mich nicht so. Aber wenn ich am 30. wiederkomme, komme ich natürlich zur Sendung. Aber störe mich ja nicht in meinen, weißt du schon. Na doch, du musst schon mal anrufen hier. Nee. Zwischen 20 und 22 Uhr. Das sicherlich. Wenn ich denn nicht wieder da bin. Aus Miami, Florida. Nee, wo fährt man so hin? Malediven, Irkutsk. Ulaanbaatar auch schön. So gibt es so viele. Afrika hier, ne? Auch schön. Afrika. Mit dem Zug, ne? An den Inari-See. Inari oder wie es wird immer mal im Kreuzworträtsel gefragt. Inari ist ein Riesensee. Da heißt ja auch Riese. Inari. Keine Ahnung. Das ist Quatsch. Aus der Kalevala oder was? Aus der alten Edda. Aus der Edda ist das. Altnordischen Dichtungskunst. Wird auch um Kreuzworträtsel gefragt. Die fand Marcel Reich-Ranitzky übrigens gut. Der Edda? Edda. Ich weiß gar nicht, wie seine Frau hieß, aber Edda war es, glaube ich, nicht. Edda Schmidt. Nee. Anneliese Schmidt. So, wollen wir jetzt zum Schluss zum Übergang noch ein bisschen Musik machen? Keine Ahnung, ob wir das jetzt hinkriegen. Kurzes Lied. Hast du noch was? Hab ich noch was? Du hast noch was. Du hast doch schon, auch schon 2 gespielt. Hast du noch was? Witzigerweise fiel mir auf, dass der Typ hier, den ich jetzt spiele, kurze Lieder spielt. Aber wir schaffen es trotzdem nicht. Otis Redding. Fahrstuhlmusik. Nee, Quatsch. Otis ist so eine Fahrstuhlfirma. Ne? Ja. Also, kommt gut in die Nacht. Gleich geht die Automation vielleicht los. Wir hören uns in 4 Wochen und Sascha ist vielleicht auch dabei. Ich bin wahrscheinlich dabei. Juhu. Tschüssi. Bis dahin. Tschüss. Gucke. Ah, was soll ich denn das kennen wir doch. Ich höre nicht. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in. And then I'll watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.